auch zum Lauschangriff, der sich hier und heute auf die Suche nach den Leichen im Keller der Traumfabrik Hollywood macht. Und euch Land nimmt euch mit. Teenager, die sich auf einem LSD-Trip mit der Motorsäge selbst enthaupten. Tierquäler, Elternmörder und Drogenwracks. Abgezockte Pornofilmproduzenten, Sexesel und ein nie erreichtes Mädel aus pubertären Tagen. Eine illustre Gesellschaft, die Shark da um sich schart. Shark, der Hollywood-Typhoon, auf seinem Weg vom Underground-Filmer über einen Sex-Movie-Macher und Katastrophenfilmproduzenten zum Oscar-Gewinner. Shark, der nichts sagt, über den aber alle was sagen. Shark wird im Autokino geboren. Das Licht der Welt, das er erblickt, ist das Flimmern der Leinwand. Schon früh bekommt er eine Filmkamera geschenkt und setzt sie ein, um die Wirklichkeit abzufilmen und ihr, wo es Not tut, zu mehr Thrill zu verhelfen. Und kostet dabei den ein oder anderen Kopf oder Kragen. Boy Wonder. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von James Robert Baker. Hörspielbearbeitung und Regie Leonard Koppelmann. Erster Teil. Cinema, and certainly the development of cinema, is undoubtedly the most important artistic development of the 20th century. Gefährliche Leidenschaft, 1950 bis 1957. Es war eine schwierige Schwangerschaft für meine Schwägerin, so zart wie sie war. Willie war nicht mehr die Jüngste, als sie Shark bekam. An dem Abend, als Shark zur Welt kam, gingen wir ins Flying Wing Kino. Das Baby war erst in ein paar Wochen fällig, aber ich machte mir trotzdem Sorgen, weil Winnie so aufgedreht war. Mac macht mich so fertig. Schätzchen, bald bist du doch über den Berg. So eine Schwangerschaft schlaucht halt. Ach, ich halte es kaum noch aus. Ich hole uns eine Cola. Auf dem Rückweg hörte ich Winnie stöhnen, ließ die Cola fallen und rannte los. Sie lag auf dem Rücksitz und Shark flutschte aus ihr heraus in die Hände eines jungen Mannes. Greg Spivey. Shark erzählte mir einmal, dass im Autokino an dem Abend, als er zur Welt kam, der B-Film Noir Gefährliche Leidenschaft lief. Er behauptete, sich daran zu erinnern, was natürlich lächerlich ist, aber das waren seine Worte. Das Erste, was er von dieser Welt sah, war nicht das wahre Leben, sondern ein Film. Lorna Traeger. Eine Zeit lang hatte ich eine eigene Wohnung. Aber als Shark 6 Monate alt war, zog ich an den Mackerel Drive, weil Winnie nicht mehr in der Lage war, sich um ihn zu kümmern. Sie hatte eine sonderbare Hebekrankheit. Ich weiß nicht mehr, wie sie es nannten, aber sie war so schwach, dass sie sich ständig ausruhen musste. Sie konnte nichts heben, das schwerer war als ein Pfund. Wenn sie eine Büchse Campbell-Tomatensuppe geöffnet hatte, war sie so erschöpft, dass sie sich hinlegen musste. Später ist sie daran gestorben. Also schlief ich auf der gedeckten Veranda und spielte das Kindermädchen für Shark. Fred Jenkins. Ich war Sharks bester Freund in der Unterstufe. Ich war groß für mein Alter und hatte schwere Akne. Man nannte mich Pickel, was ich schlimm fand, aber ich hatte den Namen nun mal weg. Ich glaube, seine erste Filmkamera bekam er von Lorna. Komm schon, Mac, schenken wir ihm diese Bell und Howell. Es ist Weihnachten. Willst du keine Aufnahmen vom Baum? Die Kamera war mir von Anfang an ein Dorn im Auge. Shark hatte sich zu einem Fettsack entwickelt und musste in einen besonderen Turnunterricht für Spastiker und Schwule. Als ich das mit den Schwulen merkte, legte ich mein Veto ein. Mac schickte Shark zu einem Arzt, der ihn auf Diät setzte und ihm Pillen verschrieb. Damals wusste man noch nicht so viel über Speed wie heute. Merry Christmas to you. Durch ein Wunder begann Shark abzunehmen. Es freute ihn, aber es machte ihm auch Angst. Er hatte sich daran gewöhnt, der Fettmops zu sein. Nachdem sein Fett weg war, zwang ihn sein Vater wieder in den Turnunterricht und er musste einen Intensivsportkurs besuchen. Ich konnte sehen, wie die Diätpillen allmählich Sharks Psyche angriffen. Er war ständig hippelig und murmelte vor sich hin. In der Junior High School veränderte sich Shark wirklich enorm. Er kriegte immer mehr Muskeln und Haare auf der Brust und einen der größten Schwänze weit und breit. Außerdem war er sexbesessen. Er erzählte mir, er würde sich 5-mal am Tag einen runterholen. Wir sprachen über verschiedene Mädchen in der Schule und ich wurde eifersüchtig, weil die Mädchen ihm ab und zu nachblickten, aber mir nie, außer um wegen meiner Akne abzukotzen. Das war die Zeit, als er zum ersten Mal Kathy Petro sah. The Thrill of It All. 1962 bis 1965. Es geschah im Flying Wing Autokino an einem Freitagabend im Spätsommer 1964. Neil Ridges. Shark war mit ein paar älteren Typen hingefahren, um Bier zu trinken und Ann Margaret in Das Mädchen mit der Peitsche zu sehen. Doch während der erste Film, Doris Days Schmachtfetzen, The Thrill of It All, noch lief, kam ein weiterer Wagen angerauscht mit Kathy Petro auf dem Beifahrersitz. Sein Blick richtete sich auf den strahlenden Teenager-Engel, so frisch, so weiß, so licht und hübsch, so blendend blond, so sonnig, so vergnügt, so reich und privilegiert und dabei so unschuldig und natürlich. Shark trat ans Wagenfenster. Er sagte Hi. Und sie sah ihn verträumt an und seufzte. Greg Spivey. Er hatte sich darauf eingestellt, ein Gespräch anzufangen, dann mit überwältigender, elektrisierender Klarheit erkannt, dass sie das gar nicht wollte, dass es nicht nötig war, dass sie ihn tatsächlich so sehr begehrte wie er sie, dass sie in diesem Moment nichts anderes wollte, als geküsst werden. Und das tat er. Er stieg zu ihr in den Wagen und sie küssten sich wild. Kathy stöhnte und schmolz dahin. Er hatte bald eine steinharte Erektion und wusste, dass der Moment gekommen war. Doch als er ihr unter den Rock griff, erwachte Kathy aus ihrer Trance. Oh Gott, was machst du da? Was mache ich? Oh nein. Hör mal, du solltest nicht hier sein. Oh Gott, da kommt meine Freundin. Die letzte Bemerkung versetzte ihm einen so großen Schock, dass er aus dem Wagen ausstieg und schnell den Hemdzipfel aus der Hose zog, um seine Erektion zu verbergen. Erst dann bemerkte er, dass Kathys Freundin nirgends zu sehen war. Verwirrt versuchte er, die Wagentür wieder zu öffnen, aber Kathy drückte auf den Knopf. Sie kurbelte das Fenster hoch und verschloss auch die Beifahrertür. Geh bitte weg! Geh bitte einfach weg! Brad Jenkins? Sie hat mich angeheizt und dann verarscht, sagte Shark, als wir Kathy eines Tages in der Cortez Junior High School über den Schulhof gehen sahen. Aber ich will sie trotzdem. Shark erzählte mir später, wie er eines Abends an Kathy dachte und ohne zu wissen, warum, aus dem Bett stieg, seine Filmkamera nahm und zu ihrem Haus ging. In Kathys Zimmer brannte Licht. Er beobachtete sie durch die Vorhänge. Hin und wieder nahm sie einen Schluck aus einer Cream-Soda-Flasche. Er liebte sie in dem Moment so sehr, dass er sich hätte vorstellen können, ihr immer nur zuzuschauen und damit zufrieden zu sein. Schließlich nahm er seine Kamera und begann zu filmen, wie sie im Zimmer herumhüpfte, Kleider anprobierte und zu Musik sang. Er sagte, sie hätte die Cream-Soda-Flasche ausgetrunken und dann BH und Slip ausgezogen, als ob sie baden wollte. Stattdessen setzte sie sich auf einen Stuhl, der mit rosafarbenem Samt bezogen war, und dann fing sie an, Dinge zu tun. Unanständige Dinge halt. Und schließlich benutzte sie die Cream-Soda-Flasche, um etwas wirklich Unanständiges zu machen. Mr. Petro? Hier spricht Doolittle von Doolittle Camera. Wie soll ich es Ihnen sagen? Vielleicht kommen Sie einfach selbst vorbei. Es geht um Ihre Tochter Kathy. Es ist eine sehr delikate Angelegenheit, verstehen Sie? Und, ach ja, vergessen Sie nicht ein wenig Kleingeld mitzubringen. Saint-Germain-des-Prés, c'est moins un paysage qu'un certain climat intellectuel. École des sciences politiques. Et une façon de vivre très moderne. Académie Julien. Blonde on Blonde. Reste d'une abbaye romane. 1965 bis 1967. Elliot Bernstein. Im zweiten Jahr an der Balboa High freundete ich mich mit Shark an. Meistens sahen wir uns viele ausländische Filme im Surfkino auf Laguna Beach an. Sie zeigten die neuesten Fellini und Bergman und am Wochenende gab es Sondervorführungen mit Filmen wie Oktober und Karl Dreyers Die Passion der Jeanne d'Arc. Und danach führten wir im Norms Coffee Shop hitzige Debatten. Ich erinnere mich an eine besonders abgehobene Diskussion über die Verdienste von Jean-Claude Citroëns Rue des Anges. Rue des Anges geht über das Genre hinaus, rief Shark und schlug bei Norms auf den Tisch. Citroën ist das einzige authentische Genie im Kino der Gegenwart. Gerne würde ich ein Auge opfern, wenn ich mit dem anderen das sehen könnte, was er sieht. Shark sagte gerne, dass Elliot ihm das Leben gerettet habe. Greg Spivey. In unserem Haus gab es nur rechtsextremistische Hasstraktate und alte Nummern der Waffenzeitschrift Guns and Ammo. Von Ideen war nie die Rede. Elliot führte mich in die Welt des Denkens ein und das war meine Befreiung. Ohne ihn wäre ich wahrscheinlich genau wie mein Vater geworden. Der Sommer 1966 war wirklich idyllisch. Eine Art ultimativer kalifornischer Sommer. Und wir trafen uns dauernd bei Woody Hazard. Ja, Shark und Elliot. Woody Hazard? Die fingen an, ständig zu mir zu kommen, um sich zuzudröhnen. Ja, der Sommer, der war sowas wie eine riesige Endlosparty. Waren noch Mädchen da. Ich hatte ja Sex seit der Unterstufe. Aber es war nur zu offensichtlich, dass Shark und Elliot noch keinen Weg gefunden hatten, diese Grenze zu überqueren. Und dann, eines Abends, brachte Shark ein Mädel mit. Und ein Blick auf seine Grenzen genügt, um zu wissen, dass er seinen Pass gestempelt hatte. Im dritten Jahr an der Highschool fing der harte Drogenhandel an. Zuerst war es ja nur Gras. Gras war damals richtig in die Mode gekommen. Wir verkauften an alle. Wir waren die wichtigste Anlaufstelle in Newport Beach. Und dann verlagerten wir unseren Schwerpunkt auf LSD. Wir besorgten den Stoff in San Francisco. Wir begannen bei Woody LSD zu nehmen. Shark war zu Woody gezogen und hatte sein eigenes Schlafzimmer mit Meerblick. Im Grunde war Shark der Geschäftsmann. Ich hatte die Kontakte. Aber Shark machte die Deals und behielt alles im Auge. Er hatte einfach ein Talent dafür. Ich war zu locker, um wirklich harte Verhandlungen zu führen. Shark und ich waren allein im Haus, als plötzlich Kathy vor der Tür stand. Hi, ist Woody da? Nein, ist er nicht. Bevor ich noch mehr sagen konnte, öffnete Shark die Tür ganz. Was willst du? Fragte er, und sie tauschten einen langen Blick aus. Schließlich sagte sie in dieser gesunden, sonnengetränkten Art, ich meine, sie konnte über Scheiße reden und es klang wie Apfelkuchen. Ich habe gehört, ihr hättet vielleicht etwas LSD? Shark wirkte an dem Tag richtig nett. Er verkaufte mir zwei LSD-Tabletten. Diese orangefarbenen Sunshine-Tabs, die damals alle nahmen. Und wir scherzten sogar ein wenig. Und ich versuchte ganz bewusst, ihm nicht irgendwelche Hoffnungen zu machen. Ich sagte zum Beispiel, mach's gut und nicht bis dann mal. Oder etwas, was die Zukunft ins Spiel gebracht hätte. Ich brauche wohl nicht zu sagen, dass dies mit Abstand die schrecklichste Nacht meines Lebens war. Aber ich gab Shark nie wirklich die Schuld. Wenn überhaupt, machte ich mir selbst Vorwürfe, weil ich Jeff Steuben das LSD gegeben hatte. Aus irgendeinem Grund befürchtete ich nicht, dass er mir mit der Kettensäge wehtun könnte. Ich machte einen Schritt auf ihn zu. Da hob er die Kettensäge und schnitt sich den Kopf ab. Ich glaube, er schnitt sich den Hals nicht wirklich ganz durch. Überall spritzte Blut. Wie in einem dieser ekelhaften japanischen Samurai-Filme. Er war tot, lange bevor der Krankenwagen kam. Elliot Bernstein. Als wir Shark erzählten, was mit Jeff Steuben geschehen war, war er zuerst überwältigt, dann amüsiert. Er fühlte sich ganz bestimmt nicht verantwortlich. Seine Haltung schien zu sein, natürlich war Jeff genau die Art von Ultraspießer, der einen schlechten Trip haben würde. Trotzdem, es war zweifellos das Ende einer Ära. Woody Hazard. So eine merkwürdige Stimmung legte sich über die Strandorte von Orange County. Es hat ja bereits ein paar Mordfälle an jungen, blonden Paaren gegeben. Die Surfkiller-Morde, wie sie später genannt wurden. Und es sollte noch weitere 6 Monate und 12 Opfer dauern, bis Brad Jenkins schließlich erwischt wurde. Cow! Cow! Jenseits von Eden. 1967 bis 1968. Neil Ridges. Ich lernte Shark im Sommer 1967 kennen, kurz nachdem er in das ehemalige Haus von James Dean in Sherman Oaks gezogen war. Zuerst dachte ich, er scherze, als er sagte, Dean habe da gewohnt. Aber es stimmte. Dean hatte das Haus tatsächlich gemietet und lebte daran bis zu dem Tag, als er starb. Shark war davon ein wenig besessen. Simone Gattani. Ich traf Shark eines Tages im Schneideraum. Ich arbeitete an einer Einstellungsanalyse von The Nutty Professor, als Shark mir heiße Schokolade vorn über die Bluse kippte. Natürlich nahm ich ihm das zuerst übel. Aber als er sich entschuldigte und mir erzählte, dass er im Haus von James Dean wohnte, gingen wir dorthin und liebten uns bis spät in die Nacht. Eines Abends sahen wir Neonville. Er bewunderte schon lange die frühen narrativen Filme von Jean-Claude. Aber wie er selbst beim Verlassen des Kinos meinte, das ist Kino jenseits von Kino. Es sollte ihn für immer verändern. Und bis tief in die Nacht sprachen wir mit großem Eifer über Jean-Claudes revolutionäres Kino, um uns dann in der Dämmerung zu lieben. Shark nahm sich wieder sein Skript vor und schrieb es nach den radikalen Vorgaben von Jean-Claude vollkommen um. Als ich endlich das Drehbuch sah, war ich geplättet. Es war völlig verrückt, eine bösartig satirische, dekonstruktive Anti-Sex-Komödie, die in Newport Beach spielte. Der Titel, eine eindeutige Anspielung auf einen der Schlüsselfilme des Genres, hieß Pillow Fuck. Ich sagte Shark, es sei Wahnsinn, direkt neben dem Petros zu drehen. Aber er erklärte, es müsse sein, das Skript verlange nach Newport Beach. Als ich ihn ein paar Tage vor Drehbeginn im Haus von Dean besuchte, herrschte bereits Hochbetrieb. Es war beinahe so ausufernd wie bei einem richtigen Film. Dann traf das Amphetamin ein. Shark konnte noch nie mit Speed umgehen, aber das hinderte ihn nicht daran, es zu nehmen. Na komm, bleib doch, sagte Shark und bot mir sogar eine Rolle im Film an. Ein Soldat, der aus Vietnam zurückkehrt und entdeckt, dass seine Frau die Sexsklavin eines Schwarzen geworden ist. Für einen Soldaten habe ich zu lange Haare, sagte ich und floh nach San Francisco. Julie Bundy? Ich spielte die Hauptrolle. Und ich glaubte tatsächlich, es handle sich um Kunst. Im Film hieß ich abwechslungsweise Brenda, Jane, Doris, Kit, Tammy, ja, und bezeichnenderweise Kathy. Es gehörte zur absichtlichen Verwirrung des Drehbuches, dass die anderen Figuren mir alle unterschiedliche Namen gaben. Hi, was ist denn hier los? Ach, der spinnt. Wer? Da fiel mein Blick auf Shark und die Kamera und die Scheinwerfer, aber ich konnte einfach nicht glauben, dass er es war. Es war zu verrückt. Und er blickte mich an, so wie er mich immer ansah. Als ob jede unserer Begegnungen irgendwie vorherbestimmt sei. Dann, noch bevor ich irgendwie reagieren konnte, startete jemand eine Kettensäge. Dann sah ich, dass sie eine muskulöse männliche Puppe aus fleischfarbenem Plastik dabei hatten. Der Kopf war mit einem Scharnier versehen, das sie gerade zu überschminken versuchten. Und es gab eine Pumpvorrichtung für das Blut. Aber die Pumpe arbeitete nicht richtig und das Blut rann vom Hals der Puppe an ihrer Brust hinunter. Und dann platzte etwas und das Blut fing an, überall herumzuspritzen. Genau wie damals bei Jeff Stuben. Und ich fing an zu schreien. Okay, Jungs, die Show ist vorbei. Bitte räumt unverzüglich das Gelände. Ihr habt keine Drehgenehmigung. Neil Ridges? Ich nehme an, Jack Petro steckte dahinter. Shark raste vor Wut. Wir hatten das Strandhaus verloren, aber der Film war zu diesem Zeitpunkt erst halb abgedreht. Alle nahmen an, die Sache sei gescheitert, bis Shark beschloss, dass die vermeintliche Katastrophe in Wirklichkeit ein versteckter Segen war. Er würde den Film an einem neuen Drehort fertigstellen, dann alles zusammenschneiden, obwohl das an vielen Stellen bedeuten würde, dass sich der Drehort innerhalb einer Szene von Einstellung zu Einstellung verändern würde. Eine einmalige Chance, eine der tyrannischsten Regeln des Kinos zu sprengen, sagte er. Filme machen besteht zu einem großen Teil darin, eine Gelegenheit beim Schopf zu packen. Aber einen solchen Sprung hätte nur ein Genie gewagt. Ich glaube, er war fast fertig, als er erfuhr, dass Jean-Claude Citroën im Juni an die USLA kommen würde, um einen seiner Filme zu zeigen. Shark wurde vollkommen manisch. Jean-Claude Citroën war eben sein Idol. Ich erinnere mich nur zu gut an die Vorführung. Sie verzögerte sich ein wenig wegen dem Tumult, den Jean-Claude Citroëns Eintreffen verursachte. Im Gegensatz zu meinen ursprünglichen Befürchtungen lief die endgültige Version von Pillow Fuck kompakte 90 Minuten. Es war wirklich ein Meisterwerk romantischer Dekonstruktion, das mit einem verschämten Telefongeplänkel à la Pillow Talk anfing und sich sehr schnell in Obszönität und Irrsinn verlor. Wer ist da? Komm schon. Ich warte seit über einer Stunde. Um 11 geht meine Maschine nach Paris. Ich kann also nicht mehr als... Ja, was? Ist nicht so wichtig. Mit wem warst du gestern Abend zusammen? Ach. Pillow Fuck. 1968. Wie auch immer. Wie auch immer. Ich finde, wie auch immer müsste ein Wort sein. Der Name von einem Ort oder einem Fluss. Ja, wie auch immer Fluss. Ein paar Leute, die konservativeren Studenten, verließen den Saal. Alle anderen waren hingerissen oder zumindest überwältigt. Als der Film zu Ende war, blieb es still. Dann standen die Leute auf und applaudierten donnernd. Ich zweifle nicht daran, dass dies einer der großen Momente in Sharks Leben war. Eine Wiedergutmachung. Shark lächelte matt, trotz seiner Erschöpfung. Er hat mir noch gar nicht gesagt, was er von meinem Film hält, sagte Shark auf der Party zu mir. Mittlerweile war es allzu offensichtlich geworden, dass Jean-Claude seinem Gastgeber absichtlich auswich. Schließlich kippte Shark ein weiteres Glas Wein. Wie er sich überhaupt noch auf den Beinen hielt, war mir ein Rätsel. Und trat vor Jean-Claude. Also, was hältst du von meinem Film, sagte Shark zu Jean-Claude. So laut, dass es fast im ganzen Raum zu hören war. Entschuldigung, wie bitte? Sagte Jean-Claude, der aus einem Gespräch gerissen worden war. Shark wiederholte seine Frage. Ah, Jean. Ja, Dean zog nach Beendigung des Films in dieses Haus. Und starb innerhalb von, was? Weniger Tage? Shark antwortete mit einer Stimme, die sich vor Wut überschlug. Ich will nicht über James Dean reden, Mann. Ich will wissen, was du von meinem verdammten Film hältst. Er ist scheiße. Du bist ein Schwachkopf, ein Angeber. Du hast keinen Funken Talent. Du bist ein unfähiger Schwindler. Shark taumelte in völlig besinnungsloser Agonie durch das Zimmer. Und keiner wusste, was er sagen oder tun sollte. Schließlich torkelte Shark, der immer noch lauter eines tiefen, unstillbaren Schmerzes von sich gab, zur Tür hinaus. Als Shark verschwand, befürchteten viele das Schlimmste. Elliot Bernstein. Shark hatte sich seit dem Tag, als es passierte, nicht mehr blicken lassen. Ich fuhr zu Sharks Wohnung. Sie war leer. Als ich aus dem Haus kam, entdeckte ich im Mülleimer ein Drehbuch mit Sharks Namen drauf. Ich war erschüttert, als ich das Drehbuch las. Die Hauptfiguren orientierten sich ganz offensichtlich an Kathy Petrow und Jean-Claude Citroën. Im Kern war es die Geschichte einer jungen kalifornischen Frau, blond, reich, die in Los Angeles eine Affäre mit einem berühmten französischen Filmemacher hat. Sie mieten ein Haus in den Hügeln von Hollywood, das sie als Liebesnest benutzen. Und während der Regisseur auf Dreh ist, werden die junge Frau und einige ihrer Freunde von einer Bande psychotischer Hippies, die auf einer ziellosen Mordtour in das Haus einbrechen, brutal umgebracht. Man konnte sehen, dass jemand Angst gehabt hatte, der Regisseur könnte eine zu große Ähnlichkeit mit Citroën haben. Deswegen waren sein Name, ursprünglich Jean-Paul Peugeot, und seine Nationalität an einigen Stellen vorläufig geändert worden. Mal waren sie italienisch, mal polnisch. Als ich das Skript las, glaubte ich, es sei nur eine Wunschfantasie. Aber ungefähr eine Woche später entdeckte ich im Look Magazine ein Foto von Kathy Petrow im Arm von Jean-Claude. Paris im Frühling, also überhaupt im Frühling, das kann man da schon sagen. Aber Paris im Frühling von 1968, nun, näher konnte man damals an La Action nicht sein. Barrikaden und Puy-Fissé, Tränengas und Chocolat Soufflé. Was für eine Zeit, jung zu sein. Am Puls der Zeit und frei. Eigentlich war ich aber nie ein großer Fan von Jean-Claudes Filmen gewesen. Hauptsächlich deswegen, weil ich sie nicht verstand. Ich meine, ich mochte schon immer Geschichten, bis heute. Schlag mich tot, okay? Damals war ich schon beinahe 40. Ich meine, mein Gott. Sue und ich begegneten uns nach einem Gig hinter der Bühne vom Avalon. Und es war Liebe auf den ersten Blick. Sie war fantastisch. Geschmeidig, mit unglaublichen Beinen, ein umwerfendes Gesicht mit einem großen, sinnlichen Mund, lange kohlrabenschwarze Haare, eine Schönheit und intelligent. Ich hatte ihr schon jede Menge von Shark erzählt und bat sie eines Tages, das Drehbuch zu lesen, das ich gefunden hatte. Da erfuhr ich, wer ihr Vater war. Sue Schlockmann. Damals waren mir die Art von Filmen, die Dad machte, schrecklich peinlich. Film an sich war natürlich cool, aber wenn das Thema angesprochen wurde, neigte ich dazu, die Wahrheit zu beschönigen. Und dann sagte ich immer, mein Vater hat eine Produktionsfirma. Er importiert ausländische Filme. Das mit den ausländischen Filmen, das klang immer gut. Sobald ich Regal Pictures sagte, da kam dieses spöttische Grinsen, das mich killte. Regal Pictures? Machen die nicht diese schleimigen Rockerfilme und importieren diese fiesen asiatischen Frauen hinter Gitternstreifen? Och, ich schämte mich in Grund und Boden, weil Regal gleichbedeutend war mit dem Bodensatz der Filmindustrie. Dad war das egal, solange seine Filme Geld einspielten und das taten sie auch meist. Aber 1968 war ein schlechtes Jahr gewesen. Er hatte sich große Hoffnungen auf ein deprimierendes Stück Scheiße von Film gemacht, der Stews on Wheels hieß. Er hatte mehr als sonst in die Werbung investiert. Ich erinnere mich noch an die Plakate mit vollbusigen Stewardessen, die erschreckt auseinanderstieben, während schmierige Rocker auf ihren Harley Davidsons die Gänge einer 747 lang bretterten und an den Slogan, das Lächeln verging ihnen in der Nacht, als die Angels ihnen die Flügel abrissen. Aber trotzdem ging keiner rein. Ich wusste, dass er Sharks Drehbuch anschauen würde. Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich den Anschluss verpasst. Ich weiß nicht, was diese Kinder heute wollen. Mach dieses Drehbuch. Es ist cool. Und es ist heute. Und es vertritt eine Haltung zu Amerika, mit der meine Generation etwas anfangen kann. Außerdem, und ich weiß, das ist dir wichtig, wird es einen Haufen Geld einbringen. Dad, ach komm, wenn du keine Scheiße baust, könnte es sogar Kunst werden. Ich lernte Shark dann persönlich kennen. Ich weiß, das mag kitschig klingen, aber damals war Shark in vielerlei Hinsicht eine Art Gott. So kam er mir zumindest an diesem schillernden Nachmittag vor. Mit seinem blonden Haar und seinen blauen Augen und seiner goldenen Haut und dem Körperbau einer griechischen Statue. Hör mal, ich weiß, dass du ein Genie bist. So etwas spüre ich intuitiv. Außerdem erkenne ich die Qualitäten deines Drehbuchs. Mein Instinkt sagt mir, dass es dein Abu de Souffle, wenn nicht sogar dein Citizen Kane werden könnte. Er packte mich am Arm und kam mit seinem Gesicht ganz nah an meins. Ach ja, wir blickten uns in die Augen. Dann küsste er meinen Mund und bald klebten wir aneinander wie zwei ausgehungerte, küssende Fische. Wie von selbst drifteten wir auf das Sofa. Und dort liebten wir uns, als Elliot hereinkam. Ich sagte kein Wort zu ihnen. Was hätte ich sagen sollen? Ich drehte mich auf dem Absatz um und ging hinaus. Ladies and gentlemen, welcome to violence, the word and the act. While violence cloaks itself in a plethora of disguises, its favorite mantle still remains. Sex Kill a Go-Go, 1968 bis 1969. Neil Ridges. Shark wohnte schon seit einigen Tagen bei mir, als ich eines Nachmittags nach Hause kam und er ankündigte, weißt du was, Nigel Bloor will mein Drehbuch verfilmen. Seine Stimme war so ausdruckslos, dass ich nicht wusste, wie ich reagieren sollte. War das eine gute oder eine schlechte Nachricht? Sam Schlockman? Nigel Bloor war ein ehemaliger britischer Wunderknabe, der in Schwierigkeiten geraten war. 1960 hatte er The Hard Life gemacht. Gar nicht schlecht. Schwarz-weiß, britische Versager, die Art von Film. Seine anderen Filme waren Flops. Auch Method to Her Madness. Miserabler Titel, den er für eine gute Stange Geld in Spanien drehte. Danach wollte sich keiner mehr mit ihm einlassen, bis ich ihm eine Chance gab, weil er bereit war, nach Tarif zu arbeiten. Sue Schlockman? Nigel Bloor war für das Projekt völlig falsch. Sam Schlockman? Es ist schlimm, wenn man seinen Instinkten nicht mehr trauen kann. Ich schaute mir jeweils die Muster an und dachte, diese Scheiße macht mich krank. Aber wenn es das ist, was die Jugend will... Und dann drehte er diese Morde im Coldwater Canyon. Nigel hielt immerhin den Drehplan ein. Er filmte, was im Drehbuch stand und filmte darüber hinaus noch viel mehr. Aber er arbeitete so schnell und in gewisser Weise so geschickt, dass der Film das Budget nicht überschritt. Die letzte Drehwoche fand in einem Haus im Coldwater Canyon statt und das war der Moment, wo die Kacke anfing zu dampfen. Ich will Schweine. Was für Schweine, Nigel? Mittlerweile bin ich ja einiges gewohnt. Du hast mit deinem zweiten Team Gogo-tanzende Zwerge gefilmt. Und dann nennst du es Surrealismus. Schön, aber Schweine? Ich krieg ein ungutes Gefühl, Nigel. Ich will die Schweine über den Swimmingpool fliegen lassen. Ich will richtige Schweine mit Flügeln dran. Was meinst du damit, Nigel? Willst du eine Trickaufnahme? Nein, in echt. Wie soll das gehen, Nigel? Wir stecken einen Draht durch ihre Schnauze rein und zum Arschloch raus und dann lassen wir sie an dem Draht über den Pool sausen. Wie willst du sie aufrecht halten? Wir schnallen Gewicht an ihre Hufe. Nigel, das klingt aber schmerzhaft für die Schweine. Das bedeutet eine Menge Gequietsche. Ich weiß, das will ich ja gerade. Nigel, das klingt grausam. Es ist Kunst und außerdem brauchen wir nur eine Aufnahme, anders geht es nicht. Warum denn? Weil jedes Schwein einen Sprengsatz kriegt und wenn sie auf der anderen Seite des Pools sind, spreng ich sie in die Luft. Du bist ein kranker Mann, Nigel. Geh nach Hause. Du bist gefeuert. Eine Stunde, nachdem Dad ihn rausgeworfen hatte, erfuhren wir, dass Nigel immer noch drehte. Er behauptete, Dad könne ihn laut Vertrag gar nicht feuern. Also fuhren wir zum Drehort in einer Sackgasse im Coldwater Canyon. Dad bereit zur Konfrontation. Okay, Leute, das war's. Du Bastard! Es ist vorbei. Das kannst du nicht machen! Nigel, du hast kein Recht dazu! Ich verklag dich bei der Directors Guild! Das musst du mir wüßen! Du wirst doch von mir her! Mittlerweile hassten alle Nigel und glaubten, er sei völlig übergeschnappt. Ich kiffte mit Shark im Strandhaus, als Sue vorbeikam. Nigel Bloor ist tot. Er hatte eine Frontalkollision im Coldwater Canyon. Red keinen Blödsinn. Nein, es stimmt. Dad hat Nigel gefeuert. Was passiert jetzt mit dem Film? Ich nehme an, Dad wird ihn abschreiben. Er ist scheiße. Nicht mehr zu retten. Schade. In den richtigen Händen hätte er wirklich was werden können. Shark hielt sich die ganze Zeit zurück. Aber ein paar Tage später machte er sich dran, den Film zu retten. Allerdings nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Es ist geschafft, sagte er dann ein paar Wochen später. Dein Dad mag auch meinen neuen Titel. Ich fragte, welcher neue Titel? Er sagte, Sex Killer Go-Go. Sam Schlockman? Ich wusste, dass wir einen Renner hatten. Als die Kinobesitzer außer sich gerieten. Vor allem die Jungs aus dem Süden. Das ist das kränkste Stück Scheiße, das ich je gesehen habe, sagte einer von ihnen. Übersetzt hieß das, jede Menge Kohle. Das Timing war genau richtig für diese Art von Film. Ich wusste, das erste Wochenende würde mörderisch werden. Ich konnte nicht an, dass ich damit auf mehr als einer Ebene recht haben würde. Die Presseanzeigen waren widerlich. Ein schickes Paar hing verschnürt von den Balken einer Wohnzimmerdecke. Die Brüste der Frau platzten fast aus der Bluse und ein bärtiger Hippie drohte ihr mit einem Jagdmesser die Knöpfe abzuschneiden. Die Schlagzeile lautete: Für ihre Freunde waren sie reich, jung und schön. Für ihre Killer waren sie nichts als ein Haufen Schweine. Trotzdem liebte ich ihn. Heute weiß ich allerdings, wie viel davon mit Sex zusammenhing. In der Schneidephase war er für die Liebe zu müde gewesen. Jetzt, wo der Film im Kasten war, legten wir wieder richtig los. Es war wie ein Schlag in den Magen, als Shark mir mitteilte, er und Sue hätten geheiratet. Ich war erschüttert, weil ich wusste, dass ich sie im Innern meines Herzens immer noch liebte. Woody Harrell? Shark erzählte mir Jahre später, er hätte an diesem frühen Samstagmorgen von den Tate-Morden gehört. Und Sue nur deswegen geheiratet, weil er glaubte, Sam könne ausflippen und ihn fallen lassen. Shark wusste ganz genau, dass Sam den Film zurückziehen musste. Er ging davon aus, Sams großer Comeback-Erfolg würde sich in ein grässliches, abscheuliches Debakel verwandeln. Und er würde Shark spontan die Schuld zuschieben. Shark glaubte, wenn er mit Sue verheiratet wäre, würde Sam sich gezwungen sehen, seine Wut zu zügeln. Natürlich waren die Parallelen zwischen dem, was am Cielo Drive geschehen war, und dem Plot von Sex Killer Go-Go zu zahlreich, um genannt zu werden. Das einsame Haus im Canyon, die wunderschöne blonde junge Frau, die mit einem ausländischen Regisseur verheiratet war, ursprünglich ein Franzose wie Jean-Claude Citroën, obwohl Shark aus Angst, die Parallelen könnten zu weit gehen, ihn und seine Freunde, gütiger Gott, zu Polen gemacht hatte. Und dann natürlich die Hippie-Mörder im Film. Sogar einige ihrer Spitznamen glichen denjenigen der Manson-Familienmitglieder. Das Ausmaß der Vorwegnahme war wirklich ziemlich erschreckend. Man wurde den Gedanken nicht los, der Film hätte in irgendeiner bizarren, mystischen Weise die Morde verursacht. Heute klingt es verrückt, aber im Sommer 1969 schien es absolut einleuchtend, dass Kunst und selbst Trash die Realität beeinflussen können. Freunde waren sie jung, reich und schön. Für ihre Killer waren sie nichts als ein Haufen Schwein. Du hast es nicht anders gewollt. Darling, deine Party ist wie immer großartig. Danke, Schätzchen. Hast du den Dreh gut überstanden? Ja, danke. Ich war wirklich sehr froh, als wir fertig waren, weil ich endlich mal wieder Zeit mit Wenzel zusammen verbringen wollte. Wollen heute Abend? Er dreht gerade in New York. Du Arme, du musst ihn bestimmt sehr vermissen. Ja, aber ich wusste vorher, was mich erwartet, wenn ich einen so berühmten Regisseur heirate. Meine Familie, ich liebe jeden von euch, als wärt ihr ein Teil von mir. Doch das alleine macht noch keine Gemeinschaft aus. Liebt auch ihr mich, meine Kinder? Ja, Vater. Könnt ihr mir eure Liebe beweisen? Wie, Vater? Geht in das Haus des polnischen Regisseurs Wenzel Moralski in Hollywood und opfert sein Objekt der Begierde, Taryn Mayne. Ja, oh Vater, ja. Oh. Hilfe, Hilfe, was wollen Sie? Ich, wir wollen dich. Demnächst auch in Ihrem Kino. Machen Sie die Augen auf und sehen Sie sich um nach dem heißesten Streifen des Sommers. Sex, Kill, A Go-Go. Elliot Bernstein. In den frühen 70er Jahren ging ich zurück nach L.A., ließ mir die Haare schneiden und fing an, für Shark als Story-Editor zu arbeiten. Und so begann meine Karriere in Hollywood. Das bedeutete natürlich eine enge Zusammenarbeit mit Sue. Zu Beginn dachte ich, ich könnte damit umgehen, aber bald merkte ich, dass das nicht stimmte. Eines Abends arbeiteten Sue und ich bis spät in die Nacht, als ich spontan versuchte, sie zu küssen. Tu das nie wieder, Elliot. Sonst muss ich es Shark erzählen. Wahrscheinlich hätte ich da schon kündigen sollen. Aber sie sagte nichts zu Shark und er beförderte mich zum Co-Produzenten und verhalf mir damit zu meiner ersten praktischen Filmerfahrung. Doch die Lage wurde allmählich unerträglich, belastend. Wir produzierten immer noch diese unglaubliche Regal-Scheiße und die Nähe zu Sue brachte mich um. Und dann, während der Tracthouse-She-Devils-Periode, fing Sue an, Gewicht zuzulegen. Eine Menge. Und das war ebenfalls entsetzlich mit anzusehen. Sie behauptete immer noch, Shark und sie seien glücklich. Aber ich bin sicher, dass sie in ihrem Herzen wusste, dass ihre Ehe eine Lüge war. Sue Schlockmann. Zuerst hörte der Sex auf, dann fing ich an zu essen. So war die Reihenfolge. Ich wurde immer dicker und er sagte mir, ich sei nicht mehr attraktiv. Und dann aß ich aus Frust noch mehr. Er arbeitete immer bis spät in die Nacht. Monate vergingen und er berührte mich nicht einmal. Und ich erstickte meinen Schmerz und meine Wut mit Kuchen und Eis und Keksen, bis ich auf über 100 Kilo angeschwollen war. Eines Tages blickte ich aus dem Fenster und sah, wie Sue mit quietschenden Rädern davonraste. Vielleicht war gar nichts. Vielleicht wollte sie nur eine Spazierfahrt machen. Ich versuchte, mich auf das Drehbuch zu konzentrieren, das ich gerade las. Neil Ridge's White Desert. Um ehrlich zu sein, war ich unbewusst so besorgt wegen Sue, dass mir an diesem Nachmittag wahrscheinlich nichts gefallen hätte. Shark kam gegen 3 herein. »Wo ist Sue?«, sagte er. Und ich erwiderte, »Keine Ahnung, sie ist nach dem Mittagessen weggefahren.« »Vermutlich war sie noch hungrig«, sagte er und lachte. Und dann klingelte das Telefon und wir erfuhren, dass Sue gerade versucht hatte, sich umzubringen. An diesem Tag brach alles zusammen. Seit 2 Jahren hatte ich in einem Lügengebilde gelebt, mir vorgemacht, Shark würde mich wirklich lieben. Und in meiner verrückten Trauer und Wut versuchte ich, mich selber zu zerstören. Sus Stunde war noch nicht gekommen, Gott sei Dank. Einer der Nachbarn bemerkte die Abgasschwaden, die aus den Ritzen des Garagentors strömten, und rief die Polizei. Als Shark und ich eintrafen, wurde Sue gerade in die Ambulanz geladen, nachdem man sie mit Sauerstoff versorgt hatte. Ich stand bei der Garage und zitterte vor lauter Adrenalin, als die Ambulanz mit Sue davonfuhr. Beim Gehen sah ich dann zum ersten Mal den »Keine fetten Torten«-Aufkleber an Sharks Porsche. Mein Gott, du elende Bestie, du hast sie dazu getrieben! Sue Schlockmann. Shark schickte mich zu Dr. Rinker, einem Psychiater am Bedford Drive. Er verschrieb mir etwas und sagte, es würde mir beim Abnehmen helfen. Es war Desoxyn, von dem ich natürlich wusste, dass es Speed war. Und ich hatte nie viel Speed genommen und glaubte, damit umgehen zu können. Mein Gewicht verlor ich allerdings, aber ich verlor auch den Verstand. Little did I realize that what began in the alleys and backways of this quiet town would end in the Badlands of Montana. White Desert. Hi. 1972 bis 1973. I'm not important, am I? No. Neil Ridges. Eigentlich basierte die Geschichte auf einer wahren Begebenheit, die sich 1964 in Arizona abgespielt hatte. Ein inzestuöses Zwillingspaar, Bruder und Schwester, geistig zurückgeblieben und selbst das Produkt eines Inzests, ermordeten in Tucson eine Familie und unternahmen in deren Kombi eine Spritztour, überfuhren im Monument Valley eine Reihe von Touristen, bevor sie beide in den Kopf geschossen wurden. Ich sagte Shark, es gibt darin einige schwerwiegende Probleme. Und er lachte, als ob er daran nicht zweifeln würde. Dann griff er sich Neils Drehbuch, das er noch nicht kannte, und nahm es mit in sein Büro. Eine Stunde später kam er mit Neils Drehbuch in der Hand zurück. Das da, sagte er, ist unser Ticket weg von hier. Shark überredete mich, das Buch umzuschreiben und die Bruder-Schwester-Schiene wegzulassen. Er glaubte, die Leute seien noch nicht in der Lage, mit Inzest umzugehen. Aber die geistige Zurückgebliebenheit des Paares behielten wir bei, weil Shark meinte, es würde dadurch sympathischer. Als Jack Hardin dann die Regie übernahm, war ich im siebten Himmel. Jack Hardin hatte mit dem Western Scalp Cody and Wanda McBride gerade einen Kritikererfolg gelandet. Er war einfach die ideale Wahl für die Regie von Neils Drehbuch von White Desert. Er war jung, gut aussehend, unglaublich kraftvoll und männlich und hatte die radikal minimalistische künstlerische Sensibilität, die das Projekt verlangte. Ich arbeitete in der Vorbereitungsphase eng mit ihm zusammen und es zeigte sich schnell, dass etwas Außergewöhnliches auf uns zukam. Jack Hardin war ein komplettes Arschloch mit Cowboy-Stiefeln und einem Stetson-Hut. Ich hasste ihn vom ersten Moment an und er mich auch. Dann kam ich eines Abends in Sues Büro, während sie mit Hardin Sex auf dem Fußboden hatte. Mittlerweile hatte sie eine Menge Gewicht verloren. Sie war wieder die schlanke, langbeinige Sue. Elliot. Bitte erzähl Shark nichts davon. Schwer getroffen drehte ich mich um und schloss die Tür hinter mir. Jawohl, ich hatte eine Affäre mit Jack Hardin und das Ganze war ziemlich animalisch. Damals war ich vom Speed ein bisschen mischugge und zu Hause lief in dieser Hinsicht gar nichts. Hollywood Day. Traeger wird selbstständig. 9. April 1972. Der Produzent Shark Traeger verkündete gestern seinen überraschenden Weggang von Regal Pictures, um eine unabhängige Firma Balboa Productions zu gründen. Der erst 21-jährige Traeger erklärte, ich habe diesen deprimierenden Dreck satt, den ich bei Regal produzieren musste. Traeger, der mit der Tochter von Regal-Boss Sam Schlockman verheiratet ist, zieht mit Balboa Productions in die Gower Studios ein. Der erste Cannes-verdächtige Film ist laut Traeger White Desert, eine gewalttätige Liebesgeschichte, die im amerikanischen Südwesten spielt und im übertragenen Sinne von unserem Einsatz in Vietnam handelt. Die Dreharbeiten begannen im Juli 1972 in Houston und es war von Anfang an die Hölle, mit Temperaturen bis zu 45 Grad. Es war Jacks Idee gewesen, unbekannten Schauspielern die Hauptrollen zu geben, obwohl wir jeden hätten haben können. Wir redeten über ein paar junge Schauspieler, die damals für die Rolle des Typen angesagt waren, aber Mike und Julie waren einfach perfekt. Das war uns vom ersten Moment an klar. Sie hatten an unterschiedlichen Tagen ihr Vorsprechen, aber als Shark Julie sah, sagte er, mein Gott, sie könnte die Zwillingsschwester von dem Kerl sein, den wir gestern gesehen haben. Wie hieß er noch? Also bekamen sie die Rollen, hauptsächlich wegen ihrer unheimlichen Ähnlichkeit. Erst gegen Ende der Produktion, nachdem wir die berüchtigten echten Liebesszenen gedreht hatten, erfuhren wir, dass sie tatsächlich Geschwister waren. Arizona war ein Wahnsinn, weil wir da alle auf einem Haufen waren. Ich meine, Shark war der ausführende Produzent und Elliot und ich waren Co-Produzenten. Und ich wusste, dass Elliot immer noch in mich verliebt war. Aber ich konnte Jack einfach nichts abschlagen. Die ganze Zeit über benützte mich Jack Hardin einfach. Wenn eine Szene ausgeleuchtet wurde, sagte er, so, der Wohnwagen. Also gingen wir hin, vorgeblich um einige Produktionsdetails durchzusprechen. Und er fiel brutal über mich her, als sei ich eine Art Ventil für seinen Stress. Alle wussten, Shark eingeschlossen, dass Jack Sue um den Verstand fickte. Offensichtlich war es ihm völlig egal. Die Muster waren umwerfend und das war das Einzige, was für ihn zählte. Aber eines Tages kam Jack dann aus dem Wohnwagen getorkelt und hielt sich seinen blutenden Bauch. Ich erinnere mich nicht daran, wie ich die Bierflasche zerschlug und damit auf ihn einstach. Wirklich nicht. Für mich war es eine Wiederholung von Sues Selbstmordversuch. Nur richtete sie dieses Mal ihre Wut nach außen. Sobald wir Jack im Krankenhaus hatten und wussten, dass seine Verletzung zwar unschön, aber keineswegs lebensbedrohlich war, fing Shark an, sich wegen der Presse Sorgen zu machen. Dann rief Shark Elliot an und sagte, sorg dafür, dass diese Schlampe in einer Klapsmühle eingesperrt wird, bis wir diesen Film abgedreht haben. Ich hatte nicht vor, Sue in eine psychiatrische Klinik zu stecken, da sie ganz offensichtlich mehr Liebe als medizinische Behandlung brauchte. Ich blieb mit ihr im Strandhaus und entzog sie mit Hilfe von Thorazin und Librium sorgfältig von Speed. Und während ich das tat, kehrte ihr Verstand zurück. Schließlich schlang sie eines Morgens ihre Arme um mich. Elliot, ich war so dumm, dich zu verlassen. Diesmal schreckte ich nicht vor ihr zurück. Die Dreharbeiten schienen gut zu enden. Dann, bei der Abschlussparty, platzte die Bombe wegen Mike und Julie. Für uns alle war es ein offenes Geheimnis, dass Mike Julie sowohl vor als auch hinter der Kamera bumste. Deshalb war ich nicht erstaunt, als ich die beiden während der Abschlussparty im Monument Valley halb bekleidet auf dem Rücksitz eines Autos traf. Ich wollte mich gerade zurückziehen, als Mike seine Hose hochzog. Kein Problem, Neil, wir sind fertig. Lass uns zusammen was trinken. Okay. Soll ich dir was verraten, Neil? Wir sind echte Zwillinge und haben unsere Eltern umgebracht. Zuerst dachte ich, sie wollten mich auf die Schippe nehmen. Aber nach einer Weile merkte ich, dass es nicht so war. Wir stehen einfach aufeinander. Unsere Eltern haben dafür überhaupt kein Verständnis gehabt. Wie steht's mit dir? Hast du ein Problem damit? Kein Problem. Hey, eben das Seine. Wir wussten alle, dass White Desert ein großartiger Film werden würde und sahen ihn jetzt untergehen. Shark überprüfte die Sache, sobald wir zurück in L.A. waren. Ihre richtigen Namen waren John und Jan McBurney aus Eloise, Indiana. Sie hatten ihre Eltern mit einem Traktor an die Scheunenwand gedrückt und sind immer wieder in sie reingefahren, bis beide platt wie Käfer waren. Und dann, wie so viele andere Flüchtende aus dem Mittleren Westen, kamen sie nach Hollywood. Wir waren alle in Gedanken versunken, als Shark plötzlich meinte, ich habe eine Idee. Warum beauftragen wir nicht jemanden, Mike und Julie in den Kopf zu schießen? Dann würden sie im richtigen Leben so sterben wie im Film. Der Vorschlag war natürlich nicht ernst gemeint und unmittelbar darauf beendeten wir die Sitzung. Als Jack und ich den Flur zu seinem Büro entlang gingen, kam eine Produktionsassistentin auf ihn zu. Haltet euch fest! Mike und Julie sind tot. Mir wurde schwindelig. Ich wusste natürlich, dass es unmöglich war, aber ich erwartete beinahe zu hören, Mike und Julie seien durch einen Kopfschuss ermordet worden. Ich war mit Elliot im Bett, als wir von dem Flugzeugabsturz hörten, bei dem Mike und Julie getötet wurden. Ich hatte seit Wochen nicht mehr mit Shark gesprochen, nicht mehr seit dem Vorfall mit Jack, aber ich wusste, er war wieder in L.A. und ich konnte mir vorstellen, wie die Sache ihn treffen würde. Also rief ich ihn an. Er sagte, eine schreckliche Tragödie. Aber man wird sie nicht vergessen, nicht bei dem, was wir von ihnen auf Film haben. Es ist eine Schande, dass sie vor den Synchronaufnahmen gestorben sind. Andererseits geschah mit James Dean bei Giganten dasselbe und es wurde trotzdem alles gut. Da sind sie, Mike. Fahr sie platt wie Käfer. Sie waren jung, sie waren dumm, sie brachten einen Haufen Deppen um. Ich muss dir noch etwas sagen, Mike. Oh. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Ja, es war schon von Anfang an so. Im ersten Moment, als ich dich gesehen habe, wusste ich es schon. Ist verrückt, oder? Nein, überhaupt nicht. Mir ging's doch genauso. Sonst hätte ich doch nicht unseren alten Herrn umgenietet. Wenn er uns in Frieden gelassen hätte, könnte er jetzt Rüben ernten. Ich habe Angst. Angst, dass wieder Leute kommen und versuchen werden, uns zu trennen. Das würde ich nie zulassen. Oh. Was zum Teufel ist... Ich habe Angst. Sie sind gekommen, um uns zu trennen. Niemand kann uns was anhaben. Wer uns zu nahe kommt, wird alle gemacht. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Achtung, Achtung. Hier spricht die Polizei. Geben Sie auf. Jeder Widerstand ist zwecklos. Wir werden niemals aufgeben. White Desert. Eine irrwitzige Komödie, jetzt im Kino. Wir waren alle vom fertigen Film überwältigt. Die Vorführung, die Sue und ich miterlebten, war kathartisch. Die Sache schien alles wert gewesen zu sein. Sues Psychosen, Jacks Stichwunde, denn das Ergebnis war ein Meilenstein des amerikanischen Kinos. Am Ende, wo die Bundespolizei Mike und Julie in den Kopf schießt, kamen mir die Tränen. Ich dachte, Gott, diese beiden wunderschönen jungen Menschen. Wie viele Leute werden 90 Jahre alt und erreichen nie auch nur annähernd die Anmut und die Reinheit, die hier in diesen wenigen wertvollen Momenten für immer erhalten bleiben. Nach der Vorführung umarmte ich Shark. Verdammt, du hast es geschafft. Du hast es wirklich geschafft. So, I've decided to take my work back underground. To stop it falling into the wrong hands. Boy Wonder von James Robert Baker. Aus dem Amerikanischen von Brigitte Helbling und Andreas Senn. Mit Rufus Beck, Annemarie Bubke, Arne Elsholz, Thomas Fritsch, Michael Habeck, Jens Harzer, Wolfgang Hess, Sophie von Kessel, Sona McDonald, Michael Mertens, Philipp Moog, Tommy Pieper und Christiane Rosbach. Technische Realisation Hans Scheck und Susanne Herzig. Regieassistenz Holger Buck. Bearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 1999. Nicht nur Shark steht seinen Filmen verdammt nah, auch der Autor selbst ist zu Hause in dem Milieu, das ihn in Boy Wonder hervorbrachte. James Robert Baker, der sich 1997 mit gerade mal 50 Jahren das Leben nahm, stammte aus Südkalifornien und blieb zunächst dem Umfeld der Filmstadt treu. Studierte an der Filmhochschule und arbeitete mehrere Jahre als Drehbuchautor. Und auch seinen ersten und wohl bekanntesten Roman, Boy Wonder, verlegte er ins Filmgewerbe. Katapultierte sich damit jedoch gleichzeitig raus aus der Filmbranche und fasste als Romancier Fuß. Auf Deutsch ist neben Boy Wonder auch sein Gay-Beziehungskisten-Report Sexrebellen zu lesen und jetzt, dieses Jahr erschienen, auch sein Testosteron-Krimi, posthum übersetzt. Beißt sich durch den rauen Konkurrenzkampf im amerikanischen Filmgewerbe. Immerhin ist die Illusionsmaschinerie nach wie vor einer der wenigen prosperierenden Wirtschaftszweige. 7% jährliche Zuwachsraten werden der Nachfrage nach Unterhaltungsfilmen bescheinigt. Und dabei geht's, versteht sich, ums ganz große Geld. Zumindest für einige wenige. Die Jahreseinnahmen der amerikanischen Filmindustrie haben sich bei etwa 20 Milliarden Dollar eingependelt, wovon die Hälfte durch den internationalen Vertrieb eingefahren wird. So haben US-Kinoproduktionen in einigen europäischen Ländern einen Marktanteil von 95% erreicht. "107 Jahre ist es inzwischen her, dass die Bilder laufen lernten. Und die Menschheit hat seither mehr als 100.000 abendfüllende Filme gesehen. Ursprünglich ein europäisches Phänomen, bis Anfang des 20. Jahrhunderts der unaufhörliche Aufstieg der amerikanischen Filmstudios begann. Wobei inzwischen 3/4 der US-Filme in Hollywood produziert werden. Dort arbeiten fast 100.000 Leute in der Filmbranche. Kein Wunder, dass es für Shark keinen größeren Wunschtraum gibt, als bei der Traumfabrik Hollywood mitzumischen. Kreis- und Kettensägen-Massaker, so windige wie brutale Filmstrategen, Frauen und jede Menge Koks. Wir sind wieder auf dem besten Weg nach Hollywood. Hier ist der Lauschangriff Krimi. Tag auch, sagt Ulrich Land. Wunderkind Hollywoods wird auf dem Rücksitz eines Chryslers im Autokino geboren. Schon als Junge bekommt er eine Filmkamera geschenkt, die er nach Paparazzi-Manier einsetzt, um Casey, seine Angebetete, bei nächtlichen Verrichtungen durchs Fenster zu filmen. In den halluzinatorischen 60s feiert er wüste Sommerpartys mit hitzigen Debatten über Filme, Sex und LSD. Noch an der Filmschule dreht er seinen ersten Streifen, Pillow Fuck, mit dem er groß rauskommt. Sein Filmemacher-Idol jedoch verreist ihn, woraufhin Shark sich völlig zurückzieht. Nicht ohne vorher ein komplettes Drehbuch, das er gerade vollendet hatte, in den Papierkorb zu schmeißen. Wo es sein Freund aber zufällig entdeckt und einem schmierigen Pornofilmproduzenten andreht. Und prompt ist Shark wieder im Geschäft. Flux heiratet er Sue, die Geliebte seines besten Freundes Elliot, und produziert zusammen mit diesem einen bizarren Porno nach dem anderen. Dann aber gelingt ihm mit seinem Film White Desert der Durchbruch im ernstzunehmenden Thriller-Genre. Hat nun einen einzigen Schönheitsfehler der Film. Zwei seiner Darsteller entpuppen sich als ganz reale Elternmörder. Ein Outing, das den Erfolg des Films beträchtlich zu schmälern droht. Doch wie zufällig kommen die beiden mörderischen Darsteller bei einem Flugzeugunfall ums Leben. Und Shark Traggers Aufstieg geht ungebremst weiter. Boy Wonder, Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von James Robert Baker. Hörspielbearbeitung und Regie Leonard Koppelmann, zweiter Teil. So, I've decided to take my work back underground. To stop it falling into the wrong hands. Boy Wonder, 1975. Greg Spivey. Shark stellte mich Anfang 1975 als sein Story-Editor ein. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Wie hätte ich auch voraussehen sollen, dass dies der Anfang einer beruflichen und privaten Beziehung war, die mich schließlich zwei Ehen, mein Sinn für Humor und mein Selbstbewusstsein kosten und meine Gesundheit nachhaltig ruinieren würde. Seine kokaingetriebenen Tiraden gegenüber allen anderen wurden immer schlimmer. Erstick doch an meinem Dödel, du schwanzlutschende Hure, hörte ich ihn am Telefon einen jungen Regisseur anbrüllen, den er nicht länger umwerben mochte. Und am selben Nachmittag verlor er bei einer Konferenz die Kontrolle und schmiss mit seinem Telefon nach einem der mächtigsten Agenten der Stadt. Die Schnur schobte den Apparat einen Zentimeter vor dem Gesicht des Agenten. Aber alle Anwesenden waren erschüttert, Shark eingeschlossen. Am nächsten Morgen sagte er, Greg, ich muss aus der Stadt, ich muss mich abkühlen. Irgendwie muss ich es schaffen, dieses verdammte Hirn abzustellen. Aber als er einfach verschwand, ohne eine Nachricht zu hinterlassen, wo er hin wollte und wann er zurück sein würde, als Tage vergingen und er sie nicht einmal telefonisch meldete, machten wir uns große Sorgen. Kathy Petro. Dad besaß ein Anwesen auf Maui, ein wunderschönes kleines Haus in Hana. Nicht weit von dort, wo Charles Lindbergh die letzten Jahre seines Lebens in Einsamkeit und Trauer verbrachte. Hana ist toll, weil es so rückständig ist. Ich war so glücklich in diesem klapprigen Haus. Eines Nachmittags war ich weggedöst, als eine Stimme meinen Namen rief und mich aus dem Schlaf riss. Ich blickte hoch und sah Shark durch die Vordertür ins Haus starren. Kathy? Entsetzt griff ich nach meinem Sarong, konnte aber nicht verhindern, dass er mich einen Moment lang ganz nackt sah. Ganz ruhig, sagte er. Ich will nur mit dir reden. Seine Stimme war ganz sanft, aber er hatte so einen flackernden Blick in den Augen. Sein Hemd war offen. Er hatte einen wirklich guten Körper. Aber ich dachte, Moment mal, das ist krank. Ich kann mich zu diesem Mann nicht hingezogen fühlen nach all dem, was er mir angetan hat. So verdreht bin ich nicht. Ich schrie, verschwinde! Dann drehte ich durch und begann ihn zu schlagen und schrie ihn weiter an, bis er mich schließlich stoppte, indem er meine Handgelenke festhielt. Unsere Gesichter kamen einander ganz nahe und natürlich küsste er mich. Aber ich zog meinen Mund von seinem weg und spuckte ihm ins Gesicht. Das versetzte ihm einen Schlag und ich konnte sehen, dass er wütend war. Ich wusste nicht, ob er mich vergewaltigen oder ermorden würde oder beides. Ich hasse dich so unglaublich, sagte ich. Du bist der einzige Mensch auf der ganzen Welt, den ich je wirklich gehasst habe. In deinen Augen sehe ich etwas anderes, sagte er und machte einen Schritt auf mich zu. Dann sah ich Daddy, der in der Tür stand. Der Wind peitschte seine weißen Hosen und selbst auf die Entfernung konnte ich seine brennende Wut spüren. Daddy sah zwar immer noch robust aus, aber er hatte eine Bypass-Operation hinter sich. Bevor ich ein weiteres Wort sagen konnte, stürmten sie wie wilde Stiere aufeinander los. Es war kein fairer Kampf wegen Daddys Zustand. Also zog ich Shark weg. Als ich das tat, öffnete sich mein Sarong und meine bloßen Brüste drückten sich an Sharks nackten, muskulösen Oberkörper, während Daddy zu Boden sank. Bitte geh, sagte ich zu Shark. Aber meine Nippel waren steif. Und etwas in mir wollte ihn. Es mag abartig klingen, aber etwas in mir wollte ihn, da, vor Daddys Augen. Und ich merkte, dass er mich mehr wollte, als irgendjemand es je zuvor getan hatte oder je tun würde. Dann hörten wir Stimmen vom Haus her. Meine Mom und verschiedene andere Leute waren mit Daddy zu einem Überraschungsbesuch gekommen. Shark blickte auf Daddy hinunter und sagte, ihr solltet ihn lieber zusammenflicken lassen. Dann küsste er mich sanft auf den Mund und sagte, mach's gut, Funny Face, und verschwand. In a sack, they get wild, real wild. Looking for Loopy, 1976 bis 1977. He's dead. He's going to kill me. Woody Hazard. Ich war wirklich ganz unten, als Shark aus einer Telefonzelle in L.A. anrief und mich zu sich ins Strandhaus einlud. Und schließlich blieb ich dort mehr als ein Jahr. War ja in vielen Punkten wie eine Wiederholung unseres Sommers im Haus meiner Mutter in Newport. Nur hatten wir statt der Surfermädchen Filmsternchen und statt LSD und Gras gab es büschelweise Thai-Sticks und ganze Gebirge von Kokain. Greg Spivey. Natürlich bemühte sich jedes Studio der ganzen Stadt um ihn. Deswegen freute es mich, als Shark anrief und sagte, er fliege nach New York und treffe sich mit Brian Strait, dem Präsidenten von Acropolis Pictures, und Harold Gay, dem Vorstandsvorsitzenden von Satcom, der Muttergesellschaft. Acropolis war damals das angesagte Studio schlechthin. Shark schilderte mir später, was in New York passiert war. Er hatte eine Suite im Sherry Netherlands. Es war der Abend vor seiner großen Sitzung bei Satcom. Er hatte keinen blassen Schimmer, was er ihm sagen würde. Also bestellte er beim Zimmerservice eine Flasche Whisky, trank einen großen Teil davon viel zu schnell und dann ging er auf den Balkon, um die Skyline von Manhattan anzuschauen. Und kotzte plötzlich auf die Fifth Avenue. 2 Minuten später klopft es heftig an die Tür. Er öffnet und da stand Carol van der Hoff. Extrem sauer. In einem Nerzmantel so bis zum Boden, der nass und verklebt war und nach Whisky stank. Carol van der Hoff? Da kannst du Gift drauf nehmen, dass ich sauer war. Und ich teilte Shark Trigger meine Meinung gründlich mit. Mein Herr, alles, was ich besitze, trage ich am Leib. Und jetzt schauen Sie sich an, was Sie damit getan haben. Dann fing ich zu meinem Ärger an zu schniefen. Er sagte dann, Sie meinen das ernst? Ihnen geht's wirklich nicht gut. Dann versuchte er, mir den Mantel abzunehmen. Dabei fiel das abgegriffene Treatment dessen, was schließlich Looking for Loopy werden würde, aus der Tasche meines Nerzmantels. Was haben wir denn da, sagte Shark und bückte sich, um es aufzuheben. In diesem Moment bemerkte er wohl zum ersten Mal meinen Klumpfuß. Brian Strait. Als Folge ihrer körperlichen Besonderheit, sie trug einen Spezialschuh und hinkte leicht beim Gehen, hatte sie sich schon sehr früh in eine Welt aus Büchern und Filmen zurückgezogen. Tony Borgia. Aber ich betete Carol an. Mein Gott, ihr Verstand. Sie war im wahrsten Sinne des Wortes ein Genie. Carol van der Hoff. Mein Gott, das ist ja fantastisch, rief er, als er das Treatment gelesen hatte, aus dem schließlich Looking for Loopy werden würde. Dann sagte er, aber wäre es nicht noch komischer, wenn es statt einer Stute ein Esel wäre? Genau, ein mexikanischer Esel in einer Sexshow und er verliert seine Partnerin, nennen wir sie Loopy, und wird Detektiv, um sie wiederzufinden. Wir quasselten, bis es hell wurde, wie Amseln auf Amphetamin, obwohl wir beide nichts genommen hatten. Wir brauchten auch gar nichts. Er erzählte mir von seinem bevorstehenden Treffen bei Satcom und ich sagte, ach, mach dir keine Sorgen wegen Bry. Unter dem brutalen Gehabe des Geschäftsmannes schlägt das Herz einer sentimentalen Heidi. Shark wirkte verwirrt. Er sagte, ich wollte, du wärst bei diesem Treffen dabei, Carol. Überhaupt? Warum eigentlich nicht? Überhaupt, warum werden du und ich nicht einfach Partner, Carol? Harold und ich waren beide ziemlich beeindruckt von den Projekten, die Shark und Carol uns an jenem Vormittag vorstellten. Und ihre Begeisterung war enorm ansteckend. Mir gegenüber äußerte Harold Bedenken wegen Carol, aber mein Instinkt riet mir, es mit ihnen zu versuchen. Greg Spivey. Wir waren alle hoch erfreut über den Vertrag mit Acropolis. Und alle, ohne Ausnahme, waren von Carol begeistert. Woody Hazard. Carol war super. Wenn auch, ne? Wie soll ich sagen? Sehr Ostküste. Neil Ridges. Shark gab mir den Auftrag für das Drehbuch und die Regie von Looking for Loopy. Zuerst war ich sicher, dass es eine dieser Ideen war, die nie realisiert werden würde und akzeptierte allein wegen dem Geld. Ich meine, ein sprechender Sexesel, der L.A. nach seiner früheren Freundin durchkämmt? Also wirklich, wie tief war ich doch seit den hochgesteckten Ambitionen von White Desert gesunken. Aber als ich anfing, mit Shark und Carol an der Geschichte zu arbeiten, geschah etwas Unglaubliches. Die Sache begann mir Spaß zu machen. Ich verehrte Neil von Anfang an. Ich spürte, dass er ein Künstler war und Shark auf seine Weise genauso dringend brauchte wie ich, um im Dschungel von Hollywood zu überleben. Brian Strait war entsetzt, als er das Drehbuch von Looking for Loopy zu Gesicht bekam. Natürlich war es in gewisser Weise der schwarze Falke mit Hector, dem Esel, in der Rolle von John Wayne. Abgesehen von Hectors charakteristischer Vulgarität befürchtete Brian, er könnte ein rassistisches Moment transportieren, weil er mit einem mexikanischen Akzent sprach. Mir war klar, dass wir die Idee, Loopy und Hector hätten tatsächlich miteinander geschlafen, vergessen mussten. Shark sagte darauf, aber es ist nicht bloß Sex, sie lieben sich wirklich. Und ich sagte ihm, Shark, darum geht es nicht. Hector kann sein Verlangen in den gehobensten lyrischen Tönen zum Ausdruck bringen, aber das ändert trotzdem nichts daran, dass er ein Esel ist. Okay, sie sind also nur Freunde. Eine sentimentale Freundschaft zwischen einem sympathischen mexikanischen Mädchen und ihrem geliebten sprechenden Haustier, wie bei Fury oder Black Beauty. Zuerst war ich besorgt. Ich fürchtete, Neils Kompromiss würde die Grundthese des Films verraten. Aber dann entpuppte er sich als Paradebeispiel für die Umgehung von Zensur. Obwohl der Plot konsequent das Gegenteil behauptete, ließ der intime Tonfall zwischen Hector und Loopy keine Zweifel, was sie in Wirklichkeit verband. Die Dreharbeiten zu Looking for Loopy verliefen problemlos. Welchen Hochseilakt Neil mit diesem Film ohnehin meisterte. Wir ahnten, dass der Film beim College-Publikum ein großer Hit werden könnte. Und die Testvorführung in Westwood gab uns recht. Ich bin auf der Suche nach meiner Freundin Loopy. Haben Sie jemals einen so aufrichtigen Freund gehabt? Dann aber nichts wie ins Kino. Sehen auch Sie die herzzerreißende Komödie des Sommers, Looking for Loopy. Nanu, was wünschen Sie? Buenos dias, Signora. Es ist ein Esel. Bitte entschuldigen Sie die Störung. Ich bin auf der Suche nach meiner Freundin Loopy. Ich kenne keine Loopy. Bitte schauen Sie diese Bilder von meiner Freundin Loopy an. Ich glaube, sie hat für die Gringos in dieser Gegend gearbeitet. Hector, mein geliebter Esel. Wie lang ist es her? Wie hast du mich gefunden? Oh, ich bin die ganze lange Weg von Mexiko bis hierher gelaufen, um dich, meine Loopy, zu finden. Ich war in jeder Hacienda und habe die Gringos dein Foto gezeigt. Ach, Hector, mein Hector, wie sehr ich dich vermisst habe, Muchacho. Ach, Baby, ich muss einfach immer daran denken, wie gut wir zueinander passen. Loopy, wir brauchen die Geld. Looking for Loopy. Ab sofort in jedem Kino. Ach, Hector, ich hätte niemals gedacht, dass wir uns noch einmal wiedersehen. Komm, Baby, gehen wir nach Hause. Was für ein Hochgefühl, als Looking for Loopy am ersten Wochenende alle Rekorde brach. Und wie lange der Film durchhielt. Selbst die Kritiker mussten das virtuose, stilistische Gespür von Neil Ridges anerkennen, mit welcher Kaltschnäuzigkeit er sich sowohl bei Eisenstein als auch bei Bertolucci bediente. Court Bucky. Eine unglaubliche Bild. 22. Mai 78. Wenn der Film überhaupt einen Fehler hat, dann vielleicht die Besetzung von Loopy, dem Star einer mexikanischen Eselsexnummer mit Diana Chadwick. Das olivfarbene Make-up wirkt leicht grünlich. Man sieht ihre blonden Haarwurzeln und der mexikanische Akzent wackelt. Andererseits könnte das auch eine bewusste ironische Kritik an Hollywoods unedlem Brauch sein, ethnische Rollen mit weißen Schauspielern zu besetzen. Wirklich, Looking for Loopy ist proppevoll mit genau dieser Art buñuelhafter Foppereien. Vielleicht war ich deswegen schon fünfmal drin und ich will wieder rein, wenn meine schmerzenden Bauchmuskeln es zulassen. Meine Freundin drohte mich zu verlassen, als ich kürzlich zu ihr sagte, komm, Baby, gehen wir nach Hause. I've been sitting here for over a half hour, watching out for the highway patrol. You think that's fun? God. You know, I had to go over there in the bushes, just smoke a joint, just so I could, like, you know? Red Surf. Yep. 1979 bis 1981. Yeah, these guys wouldn't even fucking know about it if it wasn't for me. Woody Hazard? Ich hatte die Idee für ein Drehbuch über Surfen. Ich erzählte Shark davon. Also nicht so ein blöder Strandfilm wie Gidget oder so. Nein, die wahre Geschichte des Surfens, wie sie nur ein echter Surfer erzählen konnte. Sie sagte, es würde die Geschichte von ein paar Surfern werden, die nach Redondo Beach gehen und dann darum kämpfen, nach Laguna heimkehren zu können und unterwegs diverse Abenteuer erleben. Also so wie bei Ulysses, den ich gerade im Fernsehen gesehen hatte, mit Kirk Douglas in der Hauptrolle. Carol meinte, ich könnte der James Joyce des South Bay werden. Ja, und so bekam ich einen Autorenvertrag. Und eines Nachmittags fuhr ich aus Recherchegründen zum Surfen nach Orange County. Und da traf ich zufällig Kathy Petro. Kathy Petro? Ich ging dreimal in der Woche zur Therapie und alles. Aber ich langweilte mich und deswegen unternahm ich im 450 SL, den Daddy mir geschenkt hatte, lange Fahrten die Küste entlang. Eines Nachmittags hielt ich in San Onofre, ein wahnsinnig beliebter Ort zum Surfen mit einem Kernkraftwerk und so. Und da treffe ich doch tatsächlich Woody Hazard. Nachdem ich es mit Kathy im Wagen getrieben hatte, wurde ich ziemlich unruhig, weil ich wusste, dass wenn Shark davon erfuhr, dass er mich umbringen würde, ich schwor mir, sie niemals wiederzusehen. Aber weil Shark in New York war und Looking for Loopy bearbeitete, führte eins zum anderen. Ich traf mich wieder mit Kathy und eines Nachmittags kam Neil Richards vorbei und sah uns durchs Fenster. Du bist wahnsinnig. Ihr seid beide wahnsinnig. Ich kann nicht anders, Neil. Ich bin echt verliebt in sie. Gegenüber Shark erwähnte ich nie, dass ich Woody und Cassie Petro zusammen überrascht hatte. Ich fand nicht, dass das meine Aufgabe sei. Woody arbeitete immer noch an seinem Surfer-Drehbuch. Er nahm immer noch Geld von Shark und er lebte tatsächlich mit Cassie Petro zusammen. Es war das Szenario für einen Doppelmord. Carol Vanderhoff. Woody zeigte uns schließlich, was er für das fertige Drehbuch hielt. Und, naja, um ehrlich zu sein, es war ziemlich schlecht. Aber Shark sagte, ich weiß nicht, wie objektiv ich in dieser Sache bin. Woody ist schließlich mein bester Freund. Warum fragen wir nicht Brian? Ich sagte ihm, dass das nichts bringen würde, aber er gab Brian das Drehbuch trotzdem. Merkwürdig, wie es manchmal kommt. Ich hatte eine Beurteilung von Woodys Drehbuch gelesen, die natürlich eine Absage vorschlug. Aber als Woody anrief, um unsere Meinung zu erfahren, nahm ich den Anruf entgegen. Etwas in seiner Stimme entzündete meine Intuition. Vielleicht sollten wir dieses Projekt nicht gleich kippen, überkam es. Woody war immer häufiger bei Brian Strait und arbeitete am Skript. Langsam wurde ich ein bisschen eifersüchtig. Ich war nämlich wirklich unglaublich gerne mit Woody zusammen. Und zum ersten Mal überhaupt komplett glücklich. Mit all diesen warmen Gefühlen, nachdem Woody mit mir geschlafen hatte. Ich erinnere mich noch an den Nachmittag, als ich Kathy sagte, dass ich schwul sei. Wir hatten gerade miteinander geschlafen. Ich wusste, es würde das letzte Mal sein. Weil Brian Strait mich gefragt hatte, ob ich zu ihm ziehen wolle. Also sagte ich ihr so rücksichtsvoll wie möglich, was Sache war. Während wir im Bett lagen und dem beschissenen Sonnenuntergang zuschauten und sie anfing zu weinen. Das ist nicht fair. Jetzt bin ich zum ersten Mal richtig glücklich und alles. Und dann gehst du einfach und... Woody, wie kannst du schwul sein, wenn du mich gerade so geliebt hast wie eben? Keine Ahnung. Das Leben ist komisch. Ich hätte nie gedacht, dass ich schwul sei. Bezahlt dich Brian? Nein, ich lebe immer noch von dem Drehbuchhonorar, das weißt du doch. Was ist es denn? Besonders gut aussehend ist er jedenfalls nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, nach einer Weile änderte sich einfach meine Einstellung zu Brian. Ich fand es immer noch schrecklich, Woody an ihm verloren zu haben und alles. Und ich sprach mit meinem Therapeuten darüber. Eine Weile vermisste ich den Sex mit Woody. Aber dann fing ich an, ganz viel Eis zu essen. Ich wurde richtig süchtig nach Häagen-Dazs Vanilleeis. Es verschaffte mir einen gigantischen Zuckerkick. Ich dachte, Mensch, ich weiß nicht. Das hier ist fast so gut wie Sex mit Woody. Nur, dass ich keine Angst haben musste, dieses Eis würde plötzlich schwul werden oder so. Als ich hörte, dass Woody eng mit Brian Strait zusammenarbeitete, eröffnete sich mir eine weitere Dimension potenzieller Katastrophen. Ich wusste, dass Woody zu Brian ins Strandhaus gezogen war, angeblich um an diesem entsetzlichen Drehbuch zu arbeiten. Und da stand er nun, Knutschflecken am Hals, in einem engen Lacoste-Leibchen und noch engeren Levi's 501, was damals so etwas wie die schwule Uniform war. Hey, pass bloß auf. Ich weiß nicht, was Shark mehr auf die Palme treiben wird. Die Tatsache, dass du schwul geworden bist oder dass du 4 Monate lang mit Casey zusammengelebt hast. Letzteres würde ich doch meinen. Greg Spivey. Es war ziemlich offensichtlich, wenn man überhaupt darüber nachdachte, dass Carol im Alter von 27 höchstwahrscheinlich immer noch Jungfrau war. Aber man dachte eben nicht darüber nach. Das war es ja. Sie war so kopflastig, so asexuell. Ich jedenfalls habe keine Sekunde daran geglaubt, Shark und Carol könnten eine Affäre miteinander haben. Carol war wirklich das Gegenteil von dieser Art Frau, der Cassie Petro-Art von Frau, die Shark so besonders anmachte. Im Nachhinein ist es allerdings nur zu offensichtlich, dass Carol von Anfang an in Shark verliebt war. Während der intensiven und intimen Arbeit trieben meine ewig unterdrückten Gefühle für Shark mein Herz an den Point of No Return. Oh, Shark, seufzte ich und Närrin, die ich war, versuchte ihn zu küssen. Schockiert sprang er von mir weg und schrie, was um alles in der Welt tust du da? Bist du völlig verrückt geworden? Shark, ich liebe dich, sagte ich. Ich liebe dich und ich weiß, dass du mich liebst. Carol, sagte er und gewann seine Fassung wieder. Ich liebe so vieles an dir. Du bedeutest mir mehr als alle Frauen, mit denen ich je geschlafen habe, zusammengenommen. Aber leider finde ich dich körperlich abstoßend. Na, hätte ich auch nur einen Funken Stolz oder Selbstachtung gehabt, ich wäre durch die Tür gegangen und nie wieder zurückgekommen. Warum kann er mich nicht lieben, Bry? Liegt es an meinem Klumpfuß? Nein, es liegt nicht an deinem Klumpfuß, Carol. Es würde dir auch nichts helfen, wenn du in jeder nur denkbaren Hinsicht vollkommen wärst. Shark Traeger ist ein Mann, der nicht lieben kann. Er betet eine Vision an, einen Traum von Liebe, einen Traum blonder Perfektion, den niemand je erfüllen könnte. Nicht einmal Kathy Petro selbst könnte seiner onanistischen Fantasie von ihr genügen. Wovon redest du überhaupt? Obwohl ich es unbewusst geahnt haben muss, denn die Bilder von Frauen, die durch Sharks Filme geisterten, hatten mit Kathy Petro nicht bloß eine zufällige Ähnlichkeit. Wahrscheinlich wollte ich einfach nicht wissen, wie hoffnungslos meine Liebe in Wirklichkeit war. Und jetzt erzählte mir Brian alles. Alles, was Woody ihm gestanden hatte. Sharks krankhafte 15-jährige Obsession mit dieser hirntoten, blonden Puppe. Brian Straight. Carol wohnt im Laurel Canyon bei ihrem alten Freund Tony Borgia, der nach Dogs of Saigon ziemlich angesagt war. Tonys leidenschaftliche Art, Filme zu machen, begeisterte mich schon immer. Und ich erwartete eine einträgliche Zukunft mit Tony und Carol. Brian, ich habe beschlossen, dass Red Surf mein nächster Film wird. Hat Carol dir das Drehbuch gezeigt? Woody hat seine Surfer-Story komplett überarbeitet. Als Red Surf grünes Licht bekommen hatte, schaltete unsere Fantasie sanft in den fünften Gang. Tony sprach wie ein Messias davon, das Mondäne zu transformieren. Bald wurde uns klar, dass dieses Produkt, das in mittelmäßiger Betreuung nicht mehr als ein Teenie-Schlitzerfilm geworden wäre, sich hier zum halluzinatorischen Epos amerikanischer Vorstadtträume entwickeln könnte. Es handelte von Brad Eiterpickle Jenkins, Sharks zerquälten Jugendfreund, dessen spätere Anfälle von Mordlust, die sogenannten Surf-Killer-Morde, 1967 Orange County in Angst und Schrecken versetzt und den Sommer der Liebe für einige der dort ansässigen Teenager verdorben hatte. Gegen mein besseres Wissen gab ich schließlich nach. Shark reichte ein Budget von etwas über 9 Millionen ein. Unglücklicherweise waren seine Zahlen einleuchtend. Und als Tim Stroll zusagte, die Hauptrolle nach Tarif zu spielen, 1979 erhielt er pro Film 2 Millionen, war das ein Angebot, das ich nicht ablehnen konnte. Ehrlich gesagt, ich verstehe bis heute nicht, warum Shark Carol mit Red Surf zurück in sein Leben schleifte. Auf jeden Fall spielte er mit ihren Gefühlen. Weißt du was, wenn du 20 Pfund weniger hättest, könnte ich eine Dummheit begehen, sagte er. Aber Carol nahm die Bemerkung ernst. Zumindest so weit, dass sie Bulimie bekam und kokainsüchtig wurde. An dem Tag, als wir nach Newport Beach fuhren, um Drehorte zu suchen, da merkte ich, dass die Sache obskur werden könnte. Es waren nur Shark, Tony, der Aufnahmeleiter und ich dabei. Und wir fuhren so in der alten Nachbarschaft herum, bis wir zu dem Haus kamen, wo Eiterpickle Jenkins der B. Henderson umgebracht hatte. Zuerst waren die Jenkins ziemlich zurückhaltend. Und dann erkannten sie Shark, den Jugendfreund von Eiterpickle. Und sie lächelten. Sie lächelten, als hätten sie seit 20 Jahren nicht mehr gelächelt. Und sie baten uns rein und Shark brachte sie mit seinem ganzen Charme dazu, uns Eiterpickles altes Schlafzimmer zu zeigen. Und das war verrückt. Es war genau so wie seit dem Tag 1967, als die Bullen Eiterpickle verhafteten. Tony war total von den Socken. Das hier ist besser als irgendein Set. Wir wollten es nicht an die große Glocke hängen, aber Brad wurde vor 2 Monaten aus Vacaville entlassen. Er wohnt in einem Übergangsheim in Whittier. Es geht ihm sehr gut. Nächste Woche kommt er nach Hause. Tony wollte schlicht und einfach Orson Welles Eröffnungseinstellung in Touch of Evil überbieten. Aber Tony war entschlossen, dieselbe Ebene nahtloser, ungebrochener, cinematografischer Euphorie zu erreichen über eine Länge von gut 20 Minuten. Und zwar nicht nur, um sich aufzuplustern, sondern weil er überzeugt war, Die gesamte Komplexität dieser ersten Einstellung sei für die Aussage von Red Surf unverzichtbar. Er dreht seit einem Monat und ist immer noch bei der ersten Einstellung. Das ist ja nicht zu fassen. Die Einstellung ist kompliziert, Harold. Sie dauert 20 Minuten. Eine Einstellung über 20 Minuten? Das ist blödsinnig und langweilig. Sag ihm, er soll sie auflösen, sonst fesselt was. Ich hab's versucht, Harold. Er weigert sich. Und Carol und Shark halten zu ihm. Dann zieh den Stecker. Diesmal kriegen wir es hin, Leute. Action für die 210. Klappe. Und Himmel, Herrgott, Sakrament, es klappte tatsächlich. Jubel kam auf, als Tim von Wendys blutiger Leiche stieg und Tony schrie. Und kommt hier. Nach Long Beach zog der Film zum Drehort nach Orange County, wo ein paar relativ billige Surfszenen gedreht werden sollten, die sich allerdings über Tage hinzogen, weil Tony auf die richtige Welle wartete. Woody surfte. Und von ihm erfuhr ich die Einzelheiten über die im Anschluss geplante Abspritz-Traumsequenz. Woody war begeistert. Wie alle anderen schaufelte er sich tonnenweise Kokain in die Nase. Aber ich war entsetzt. Die sehr treffend benannte Abspritz-Traumsequenz war eine Vision, die sich in Brad Jenkins Kopf abspielt, während er masturbiert. Eine wirklich gestörte Vision, die Tony gegen Ende eines 4 Tage dauernden Arbeitsmarathons ohne Schlaf geschrieben hatte. Obwohl diese neue Szene nur 5 Seiten lang war, würde sie die Kosten sofort um zusätzlich 5 Millionen hochschnellen lassen, da sie nach einer Vielzahl halluzinatorisch gewalttätiger Spezialeffekte verlangte, sowie nach der totalen Zerstörung einer ganzen Straße mit Einfamilienhäusern. Ich zog mich gerade an, als Shark in meinen Wohnwagen stürzte und keuchte. Es gibt Ärger. Brian hat mich ins Studio bestellt. Tu mir einen Gefallen und fahr nach Newport Beach, um Eiterpickel abzuholen. Es stellte sich heraus, dass er, Tony und Tim Stroll sich seit Eiterpickels Entlassung aus Vacaville schon mehrere Male mit ihm getroffen hatten, damit Tim sich auf die Rolle vorbereiten konnte. Ich fuhr mit einigen Vorbehalten nach Newport Beach, aber Brad war genauso, wie Shark gesagt hatte. Sanft, fügsam, auffallend übergewichtig, auf eine matschige, unförmige Eunuchenart. Sein leerer Blick und sein lobotomisierter Tonfall waren schrecklich. Dieser Mensch hatte für seine Vergehen den vollen Preis bezahlt. Ich mochte Looking for Loopy wirklich sehr, Carol. Für ein Mädchen hast du einen bemerkenswerten Sinn für Humor. Der sprechende Esel war so lustig. Aus Rücksicht versuchte ich, eine Anspielung auf seine kriminelle Vergangenheit zu vermeiden. Aber er fing selbst fast zwanghaft an, davon zu reden. Ich weiß wirklich nicht, warum ich diese Dinge damals tat. Vielleicht war ich einfach eifersüchtig, weil ich eine Haut habe, die nicht gut bräunt. Ich war von Anfang an dagegen, aber Shark überredete mich, Brad die Rolle von Debbie Hendersons Vater spielen zu lassen. Es war eine sehr kleine Rolle. Mehr ein Auftritt mit einem Satz, als er Debbies Schlafzimmertür öffnet und ihren verstümmelten Körper findet. Oh Gott, nein! Schreit er. Und schließlich war ich einverstanden, Brad die Rolle zu geben. Falls der Text nicht gut kam, konnten wir die Stelle immer noch synchronisieren. Und Brad war körperlich eben wirklich richtig für die Rolle. Harold, die sind wahnsinnig geworden. Der Film wird ein zweites Heaven's Gate. Erwarte bloß nicht, dass du mit 30 Millionen hinkommst. Wer weiß. Der Film könnte immer noch ein Hit werden. Ein zweiter Dogs of Saigon. Tonys letzter Film hat grob gerechnet 18 Millionen gekostet und beinahe das Fünffache eingespielt. Trotz der harten Konkurrenz von Apocalypse. Ich habe schlimme Sachen gehört, Harold. Schlimme, kranke Sachen. Exzessive, kranke Sachen. Neben denen Dawn of the Dead wie ein Disney-Film wird. Die Szene in meiner Garage gab mir ein wirklich seltsames Gefühl. Wie sich Tony endlich gezeigt hatte, wie die Morde passiert waren, war es fast so, als würde sich alles wiederholen. Der Typ, der Eddie spielte, war an die Hobelbank gefesselt. Genau wie damals, als ich ihn zwang, zuzuschauen. Und die Schauspielerin Kit, die Becky Childers spielte, hatte nur noch ihr Höschen an und das hatte genau den gleichen Rosaton wie im richtigen Leben. Dann hob Tim sie hoch, während sie hilflos zappelte, und begann ihren strampelnden Körper über die Bank zur Kreissäge zu schieben. Genau die gleiche wie diejenige, die ich 67 benutzt hatte, um Becky Childers der Länge nach in 2 Stücke zu schneiden. Und es sah alles so echt aus, dass ich langsam erregt wurde, obwohl ich wusste, dass ich das nicht sollte. Dann, als die Schauspielerin Kit ihren großen Zeh verlor, verlor ich irgendwie die Kontrolle. Es war einer dieser schrecklichen Unfälle, die einfach passieren, egal wie gut man aufpasst. Tim schob Kits Füße auf das Sägeblatt zu, das dann zwischen ihren Beinen hoch und beinahe bis zu ihrem Schritt fahren sollte. als plötzlich Brad wie aus dem Nichts auftauchte und mitten in die Szene stolperte. Seine Hose hing bereits an den Knien, während er wie wild masturbierte. Es war wirklich ein surrealistischer Moment. Diese verrückte Gestalt, so grotesk fett, dass sie über dem gewölbten Unterleib kaum an sich rankam und dann noch ohne Eier. Der Anblick verunsicherte Tim so sehr, dass er leicht zurückwich und mit einem hellen Blutschwall schnitt die Säge Kids große Zehe ab. Eine Sekunde später ejakulierte Brad ohne Samen in einem Anfall pathologischer Ekstase. In diesem Moment fragte ich mich zum ersten Mal, was ich bei diesem Film eigentlich verloren hatte. Ich stopfte mich gerade in meinem Wohnwagen mit Hägen das voll, als Shark hereinkam und sagte, Carol, ruf deinen Freund Brian an, sag ihm, ich will Woody und Kathy morgen früh Punkt 6 auf dem Set haben. Bist du wahnsinnig geworden, sagte ich auf diese absurde Besetzungsidee. Shark, das ist doch nicht dein Ernst. Woody und Kathy sind viel zu alt. Es gibt nichts Trostloseres als 30-Jährige, die Teenager darstellen. Er darauf, sie sind jung geblieben, wir werden sie sorgfältig beleuchten. Ruf an. Was haltet ihr Kinder davon, in Sharks Film eine kleine Rolle zu spielen? Brian, die Antwort heißt nein. Weißt du denn nicht, dass ich lieber sterben würde? Vielleicht versteht ihr das Problem nicht ganz. Wir müssen Shark geben, was er verlangt. Wenn auch nur, um Red Surf zu beenden, bevor der Film das Studio in den Konkurs reißt. Du willst, dass ich in einem Shark-Trager-Film mitmache mit einer echten Kreissäge, die zwischen meinen Beinen hochfährt? Du bist wirklich übergeschnappt. Und ich sage dir, dass du es tun wirst. Ich bin zu weit gekommen, um zuzulassen, dass meine ganze Karriere in die Hosen geht. Ey, nur weil plötzlich fing Kathy wie verrückt an zu zittern. Es war fast wie in dieser Szene in Alien, wo dieses Ding aus dem Magen von dem Typen platzt. Sie fiel rückwärts auf das Sofa, ihre Zunge hing raus, ihre Augen rollten nach hinten, sodass man nur noch das Weiße sah. Ein extrem abgefahrener Anfall. An jenem Abend kehrte ich allein ins Strandhaus von Santa Monica zurück. Ich war so deprimiert wie noch nie, als das Telefon heftig klingelte. Es war Brian. Kathy hat einen epileptischen Anfall gehabt. Sie haben sie in St. Jones gebracht. Die Ärzte sind sich nicht ganz sicher, aber sie glauben, es könnte auch Lupus sein. Keine Sorge, Brian. Was meinst du damit? Nicht einmal Shark könnte einer Schauspielerin mit Lupus einen Vorwurf machen, wenn sie einen Termin um 6 Uhr morgens verpasst. Außerdem weiß ich einen hervorragenden Ersatz für sie. Ach, Gott segne dich, Carol. Es war fast 2 Uhr nachts und Shark, Tony und ich besprachen in Sharks Wohnwagen immer noch den Drehplan für den kommenden Tag, als Kathy anrief. Zumindest glaubte ich, es sei Kathy, als ich den Anruf entgegennahm. Ich kam einfach nicht auf die Idee, dass Carol ihre Stimme imitierte, wie sie es manchmal in der Vorbereitungsphase gemacht hatte. Für dich, sagte Greg Spivey und reichte Shark den Hörer. Lass was ausrichten, verdammt, zischte Shark. Unsere Nerven lagen blank. Es ist Kathy Pedro, sagte Greg. Shark nahm Greg den Hörer weg. Hallo, Kathy, sagte er unendlich zärtlich, während er Greg und mich genervt rausscheuchte, damit er allein mit ihr reden konnte. Carol erzählte später, was geschehen war. Hi, Shark, sagte Carol mit Kathys Stimme. Ich weiß, es klingt ziemlich bekloppt, aber ich freue mich wirklich darauf, in Red Surf mitzuspielen und alles, auch wenn ich nur ein Mordopfer sein darf. Weil, ich weiß nicht, es klingt bestimmt verrückt, aber ich muss immer an dich denken. Shark schwieg einen Moment und Carol hatte schon Angst, dass er ihre List durchschaut hatte. Es war aber nicht so. Weißt du, dass du mein Leben bist, fragte er und seine Stimme bebte. Ach, Shark, erwiderte Carol mit einem provozierenden Seufzer. Wenn bloß mein nackter, gebräunter Körper sich in diesem Moment an deinen schmiegen könnte. Wirklich, mehr will ich nicht. Shark darauf, komm zu mir, mein Engel, komm jetzt gleich zu mir. Die Straßen sind leer, wir sind nur eine Stunde auseinander. Oh, Shark, oh ja. Bevor sie den Anruf gemacht hatte, sagte Carol, hatte sie eine alte Flasche Clairol gefunden, die eine von Sharks Gästen hatte liegen lassen und ihr Haar blond gefärbt. Ich schoss die Autobahn hinunter, randvoll mit Kokain, und mein frisch blondiertes Haar trocknete im Wind. Kurz nach 4 Uhr morgens erreichte ich den Mackerel Drive und parkte um die Ecke. Der Mackerel Drive war still und die meisten Wohnwagen waren dunkel. Aber in Sharks brannte ganz ohne Frage Licht. Ich zitterte, als ich laut seinen Namen flüsterte. Ich hatte Angst, es könnte mich sonst jemand hören. Shark kam an die Wohnwagentür. Kathy? Ich huschte zur Garage der Jenkins durch ein Gewirr aus Kabeln und Lampen für den Dreh am nächsten Tag. Bei der offenen Garage drehte ich mich um. Das Vordach verbarg mein Gesicht vor dem Mondlicht. Verheißungsvoll öffnete ich meinen Mantel. Als er näher kam, wartete ich auf den letztmöglichen Moment und schloss das Garagentor, so dass er mein Gesicht nicht sehen konnte. Er hielt das Tor auf halbem Weg an, kroch unten durch und schloss es ganz. Und dann, in der fast vollkommenen Dunkelheit der Garage, wurden all meine leidenschaftlichen Träume von Liebe mit Shark Traeger wahr. In gewisser Weise. So etwa um 5.30 Uhr an dem Morgen kam ich zu Mackerel Drive. Ich ging zu Sharks Wohnwagen, aber er war nicht mehr da. Und Greg Spivey kam zu mir. Hast du Casey mitgebracht? Machst du Witze? Weißt du nicht, was passiert ist? Also erzählte ich es ihm und er sagte... Sie kann nicht auf der Intensivstation liegen. Sie hat Shark um 2 Uhr früh angerufen. Wir rätselten immer noch dran herum und unterdessen kamen andere Leute heran. Unter anderem der Kameramann, die Typen für die Spezialeffekte und Tim Stroll. Und ich sagte, scheiße, Mann. Heißt das, ihr habt keinen Ersatz für Kathy? Wie sollen wir dann die Szene drehen? Was ist denn los? Dann hörten wir einen Schrei aus der Garage der Jenkins. Alle schauten hin. Keiner traute seinen Augen. Und Shark und Carol standen da. Shark völlig nackt bis auf die Socken und Carol nackt bis auf das Bikini-Oberteil, das ihr von der Schulter hing. Ihr Haar in einem super künstlichen Blond gefärbt. Aber das Schlimmste war, dass sie ihren Fuß irgendwie komplett abgeschnitten hat. Es war grausam. Echte Gewalt hat etwas, also ich weiß nicht. Mir wurde irgendwie schlecht. Offenbar waren ein paar Leute vom Team zur Garage gekommen und hatten ganz plötzlich das Garagentor geöffnet. Im harten Licht der Dämmerung sah Shark sofort, dass er mit Carol Sex hatte und nicht mit Kathy Petro. Er schubste Carol so heftig von sich, dass sie hinfiel und die Kreissäge umriss, die sich dadurch einschaltete. Shark starrte Carol an, völlig am Ende. Schließlich hatte er während 2 Stunden geglaubt, sein sehnlichster Wunsch sei in Erfüllung gegangen. Was ist los, Shark? Weiß nicht gut? Hast du denn geglaubt, Kathy würde besser sein? Warum kannst du mich nicht lieben? Ist es das? Mein Fuß? Kein Problem, Shark! Und Carol hielt ihren Knöchel gegen die rotierende Säge. Es war so schnell vorbei, dass kaum Zeit blieb, um zusammenzuzucken und schon gar nicht, um einzugreifen. Der Krankenwagen kam. Als sie Carol einluden, fing sie vor Schmerz und Schock hysterisch an zu lachen. Und sie schrie Shark zu... Alle haben's mit Kathy getrieben! Das ist doch nichts Besonderes! Alle außer dir! Ich werde niemals Sharks Blick vergessen. Total am Ende, total fertig. Ich spürte sogar so etwas wie Mitleid für Shark. Er war immer noch in Newport Beach und auf seine Weise war er genauso selbstzerstörerisch wie ich. Und jetzt raste er auf die wahnsinnige Götterdämmerung von dem zu, was ganz ohne Frage sein letzter Film sein würde. Shark war nicht auf dem Set, als Tony die Garagenszene bei den Jenkins zu Ende drehte. Dann begannen wir mit den Vorbereitungen für die Abspritztraumsequenz. Und die Produktion erreichte eine neue Dimension von Wahnsinn. Tony war mittlerweile völlig durchgedreht. Er hatte sich den Verstand weggekokst. Außerdem mussten wir uns auch mit Fernsehteams herumschlagen. Die Geschichte von Brad, der Debbies Vater spielte, war durchgesickert. Es gab Schlagzeilen. Killer spielt Vater des Opfers im Film. So in der Art. Brad wurde dann zu seinen Eltern zurückgeschickt und wir waren kurz davor, die Traumsequenz zu drehen, als Shark aufs Set zurückkam. Die Szene wurde gecovert wie keine Szene seit Triumph des Willens mit 15 verschiedenen Steadicams. Tony wollte einen Wirbel halluzinatorischer Eindrücke erzeugen. Die Szene verlangte von Tim Stroll, dass er sich die Straße hocharbeitete und auf seinem Weg in jedem der Häuser die Familien folterte und abschlachtete. Es wurde alles nachts gedreht, die Lampen waren rot gefiltert. Wenn man die Küstenautobahn hochfuhr, konnte man aus mehr als 3 Kilometern Entfernung das höllische Glühen dieses Albtraums eines Vorstadt-Infernos sehen. Ich verließ dann das Set und kehrte nie wieder zurück. Wir wollten gerade die letzte Szene des Films drehen, als Brian Strait in seinem Ferrari an den Barrikaden vorbeirührte, raussprang und den Produktionsstopp verkündete. Ihr seid erledigt! Ihr werdet keinen einzigen Meter Film mehr belichten! Ich blickte Shark mit einer schrecklichen Verzweiflung an. Ich stand kurz davor, Action zu rufen, als Brian kam. Jedes Detail der Szene war fertig. Die Häuser waren mit Sprengstoff gefüllt und verkabelt, alle Kameras drehbereit. Es war, um eine sexuelle Metapher zu bemühen, als stünde man kurz vor einem gewaltigen Orgasmus und erhielte die Anweisung, aufzuhören. In Sharks Augen sah ich, dass es ihm ebenso ging. Mach die Szene, Tony, sagte er. Wir drehen! Als das Horn tutete, versuchte Brian mir das Walkie-Talkie wegzureißen und Shark warf sich auf ihn. Jede Kamera, jeder Tonmann meldete sich, während Shark und Brian miteinander kämpften. Dann, als ich gerade Action schrie, sah Brian etwas hinter mir und rief: Herrgott, nein! Ich blickte mich gerade rechtzeitig um und sah einen Mann, der auf Shark losging. Einen vielleicht 50-jährigen Typen in einer Petrocap-Uniform. Im hellen Leuchten der ersten Explosion erkannte ich Debbie Hendersons Vater. Er trug ein riesiges Messer. Fahr zur Hölle für das, was du dem Andenken meines kleinen Mädchens angetan hast! Schrie er und stach das Messer in Sharks Bauch. Shark taumelte zurück, die Hände auf den Bauch gepresst, während Brian, ich und ein paar Jungs von der Bühne George Henderson zurückhielten, der jetzt hysterisch schluchzte. Als ich meine Aufmerksamkeit wieder auf Shark richtete, sah ich, dass er den Mackerel Drive hinuntertorkelte und die Häuser um ihn herum eins nach dem anderen in die Luft flog. Man konnte ihm unmöglich folgen. Überall flogen Trümmer herum. Es war ein entsetzlicher Anblick. Er taumelte und wankte und hinterließ eine Blutspur, während er sich mitten auf der Straße weiterschleppte. Zum Schluss wankte er in die Einfahrt seines Elternhauses und verschwand hinter dem Gebäude. Und dann, mit einem besonders großen Knall, flog sein Elternhaus in die Luft. Es war ein unglaublich schöner Tag. Klar und wolkenlos. Der Himmel strahlend blau. Ein Tag, wie Shark ihn geliebt hätte. Als das Schiff Kurs auf sein Ziel nahm, teilten Woody und ich uns eine eisgekühlte Flasche Wein. Trotz der traumatischen Ereignisse, die vor kaum einer Woche stattgefunden hatten, kamen wir ins Erzählen und erinnerten uns an die guten alten Zeiten mit Shark. Ich sah eine Träne in Woodys Augen. Es war so scheiß traurig. Besonders als sie seinen Körper endlich über Bord kippten. Der steckte in einem alten Sack aus Segeltuch und so an manchen Stellen sickerte das Blut durch. Das war wahrscheinlich auch so geplant. Der Sack verschwand im Meer. Die Sonne leuchtete grell auf der Wasseroberfläche. Und plötzlich sah ich eine dunkle Flosse. Und dann eine riesige Drescherei, Mann. Flossen, Fischschwänze flogen nur so herum. Und das Wasser färbte sich rot mit Sharks Blut. Ich konnte nicht hinsehen. Ich schenkte mir noch ein Glas Wein ein, während die Drescherei weiterging. Es dauerte aber nicht lange. Eine Möwe schoss kreischend durch den Himmel. Dann war alles vorbei. Das Blut verschwand. Das Wasser war wieder strahlend blau. Und das dunkle Laken des Meeres wogte weiter wie seit Tausenden von Jahren. Boy Wonder, ein Hörspiel von James Robert Baker. Aus dem Amerikanischen von Brigitte Heibling und Andreas Senn. Es sprachen Rufus Beck, Annemarie Bubke, Erne Elsholz, Thomas Fritsch, Michael Harbeck, Jens Herzer, Wolfgang Hess, Sophie von Kessel, Sona MacDonald, Michael Mertens, Philipp Moog, Tommy Pieper und Christiane Rosbach. Ton und Technik Hans Schenk und Susanne Herzig. Regieassistent Holger Buck. Bearbeitung und Regie Leonard Koppelmann, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1999.